mir abhängig. Ich kann sein Mikrofon ausstellen. Aber erstmal lasse ich es an, weil du wolltest, bist dem Hörer ja noch einen Grund schuldig. Echt? Ja, du hast gesagt, den Grund, warum du Billy Bragg spielst, sagst du nachher. Ah, hast du mir anders überlegt. Jetzt ist extrem nachher. Ist von eins, ist gar nicht mehr meine Sache. Außerdem hast du mich, glaube ich, hast du mich beleidigt vorhin eigentlich mit irgendwelchen blöden Bemerkungen? Nee, ich habe gesagt, dass du 10 Jahre älter bist als ich, das stimmt ja auch. Aber man sieht's nicht, das hast du nicht gesagt. Nee, ja, das kriegst du gesagt, aber das wissen die Leute ja, dass sie im Radio nicht sehen. Johnny Sweetheart, kriegst du voll zurück. Also nee, ich mach jetzt... Ich hab dich in Unterhosen gesehen. Will ich nur mal, ich rede nicht weiter. Wo hast du mich eigentlich in Unterhosen gesehen? Und vor allen Dingen wann? Du hast mich überhaupt nicht in Unterhosen gesehen. Aber gut. Wollen wir ein Meinungsbild erstellen lassen vom Hörer, ob ich dich in Unterhosen gesehen habe oder nicht? Ich denke, Die sind ja sowieso alle immer auf deiner Seite. Du kannst ja machen, was du willst. Also, ich habe übrigens, ich sag den Grund doch, Billy Bragg ist nämlich am Wochenende in der Stadt, am Freitag. Und da sollte man vielleicht nochmal dreimal deutlich sagen, am Freitag Billy Bragg, am Freitag Billy Bragg, am Freitag Billy Bragg. Richtig, umsonst und draußen, auf dem Rosa-Luxemburg-Platz vor der Volksbühne. Und wer ist der Mann, der das möglich gemacht hat? Ab 17 Uhr. Penner. Das verbietet jetzt meine sprichwörtliche Bescheidenheit, darauf irgendwie zu rekurrieren. Ich habe alte Sendungen von dir gehört, da ist von sprichwörtlicher Bescheidenheit keine Rede. Ey, weil es spielt, wenn ich unbescheiden bin, dann ist das immer gespielt. Das zeigt einfach, dass ich bescheiden bin und ein großartiger Schauspieler. Mhm. Verstehe. Ja, ich versuche Sachen so auch mal zu verpacken. Das ist ganz clever. Also Billy Bragg, Rosa-Luxemburg-Platz am Freitag. Wann geht's denn da los? Und es ist 17 Uhr. Woher weißt du das so genau? Meine sprichwörtliche Bescheidenheit ist mir jetzt durchaus gestattet, zu sagen, dass ich die große Ehre habe, diese Veranstaltung zu moderieren. Ja, und sag mal, hast du schon mal so eine Sachen so moderiert? Ey, das ist immer scheiß schwer. Ich weiß mal ja nicht, wann man da sagen soll. Es gibt ja ein paar Kollegen, die sowas öfter mal machen, ne? Ja. Auch so für andere Firmen und so. Für andere Firmen? Ja, ja. Das Ach, gibt's. Dann verrat doch mal Betriebsgeheimnisse. Nee, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt Leute, also mir ist sowas ja auch noch nicht passiert. Und so was für Firmen? Eher Joghurt, Haarwäsche, Gleitcreme? Also, ja, das würde ich auch machen, das ist okay. Gleitcreme moderieren, wie willst du das machen? Nur flüssig reden. Ja. Ich glaube, ich bin ein großer Gleitcreme-Moderator eigentlich. Glaube ich auch, ja. Solange du das nur moderieren musst, ja, okay. Worüber haben wir geredet? Ach so, ja, Moderation. Nee, also ab und zu werden Kollegen, also die richtig schön sprechen können, nicht wir beide, sondern andere, die werden eingeladen von Firmen, weiß ich, keine Ahnung, Autofirmen oder so, dann irgendwelche Abende, so Geschäftsabende zu moderieren. Machen nicht viele, also. Da kann man aber prima Geld verdienen, ne? Da kann man klasse Geld verdienen, ja. Und man könnte auch, wenn man so Angebote kriegt, die zurückweisen und stolz sein. Warum krieg ich nicht mal wenigstens Angebote? Ich wollte gerade sagen, ich kann nicht mal zurückweisen. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, mit mir kann man auch keine Autos verkaufen. Nee. Obwohl, warum eigentlich nicht so? Für Leute in meinem Alter, also so ein Polo, der ist ja noch aufs Leib geschneidert. Danke. Ja, mein Käfer stellen sie nicht mehr her. Ne? Ja, wie machen wir jetzt weiter? Ach, ich gehe jetzt und du machst deine. Du gehst jetzt, klar. Ja. Ich werde mal meinen Kollegen hier anpinkeln ein bisschen. Der hier immer. Ey, warum spielst du? Du machst immer so Krachmusik. Ich bin hier vorher gefahren, habe mich wunderbar wohlgefühlt im Auto, schöne Musik gehört. Aber damit habe ich immer nicht mehr die Möglichkeit, auch noch Krachmusik zu machen. Ich spiel mal keine Kannst du nicht Krachmusik. Mal 2 Stunden lang ein bisschen Scheiße spielen und Schlager und so die Meisterjodler rauf und runter und dann würde ich hinterher Alarm machen können? Es gibt eine Menge Leute, die würden sagen, er spielt da 2 Stunden lang Scheiße. Aber ich habe ja keine Krachmusik gespielt, nur die erste halbe Stunde. Danach war das doch richtig schön. War ja prima. Ja. Naja, danach war es so das übliche Hip-Hop-Zeug, wa? Was denn aus in Amerika immer aus dem Auto entgegendröhnt. Aus den Jeeps, ne? Nee, nicht nur aus den Jeeps, auch aus den kleinen Limousinen. Da sitzen immer. Mal, nämlich in Amerika. Ja, richtig, das wird gleich noch fett thematisiert, ist doch klar. Ich bin ja einer, der hier voll rumprivatisiert auf dem Sender. Wie war's denn? Durchwachsen. Naja, sagen alle. Ja? Nee, sagen ja nicht alle. Meine Erfahrung mit Amerika ist, wenn einer da war in Amerika, dann tut er so wie so Jungs, die zum ersten Mal einen Schnaps getrunken haben. Wissen, was besoffen ist, aber nicht besoffen sind und besoffen spielen. Ist ganz komisch. Die lärmen dann immer rum und sagen, wie geil das alles ist. Wenn man da ist, sieht man, ja, manches ist geil, manches ist ein bisschen öde und manches ist einfach prima. Manches ist ja auch, ich weiß ja nicht, wie dir das geht, aber mir als Westler ging das ja so, als ich das erste Mal in Staaten war, fiel mir auf, dass manchmal ist ja ein bisschen wie im Osten. Wie im Osten? Ja. Na, am ehesten New York. Ich meine, also würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Haben mir nämlich auch schon viele Leute erzählt. Echt? Ja, also wenn ich so die fetten Amis gesehen habe, habe ich immer ja an Westler gedacht. Das ist allerdings auch richtig. Also das, wobei die sind noch fetter als die Westler. Aber nee, so bestimmte, so kann Johnny sagen, ist Westler Atmosphäre. Kunden sind ins Ostler. Aber wir haben da keine Schwierigkeiten. Wir haben aber deswegen hier auch eine Mauer zwischen uns gezogen. Stimmt. Eine gelbe allerdings. Nee, hast du dich jetzt begründet mit dem Osten? Ich hab dir ja nicht zugehört, weil ich wieder mit mir beschäftigt bin. Nee, na, Warum das wie Osten ist? Ja, ich, ja, so Kleinstädte irgendwie manchmal, da kommt so alles so, weiß ich nicht, ein bisschen grau und muss überall anstehen. Kleinstädte Süd, ey. Die haben da jede Menge Kleinstädte, oder? Ja, nur. Aber nur, echt? Man kennt alle Städte, aber es sind Käfer eigentlich. Hm. In Deutschland würde man die ja nicht kennen. Kennt man ja auch nicht. Also, nee. Warst du schon mal in, also Bremen zum Beispiel ist ja auch ein Kaff. Nee, war ich auch noch nicht. Siehste. Und gibt auch nicht viel Grund, da hinzufahren, oder? Nö. Jetzt haben alle Bremer verprellt. So gut, die Bremer haben schon mal abgeschaltet, alle, die hier in Berlin gerade sind. Nein, jede Stadt lohnt sich natürlich hinzufahren, ist ja klar. Schleim. Stimmt. Ja, gerade Bremen natürlich auch. Gerade gut, Bremen. Werk mal anfangen mit der Sendung, war, oder? Ja. Ein bisschen Kollegen vollpinkeln, gibt ja so Witze, die kann man ja häufig hier noch machen. Johnny war ein Butterkeks, er glaubte an die Liebe. Das ist schon mal gemacht. Doch er wurde aufgegessen, das tat weh. Ja, das war jetzt die erste Anpinkel, aber das stimmt doch. Also sagen wir, bis auf jetzt den, wenn man es allzu eng begreift mit dem Butterkeks, direkten Butterkeks, also ganz direkten Butterkeks bist du nicht. Aber du bist durchaus ein Mensch, der an die Liebe glaubt. Ja, logisch. Also in manchen Sachen bin ich total konservativ. Siehst du. Da stehe ich auch zu. Da bin ich eisenhart. Also wie ein Butterkeks. Ja. Und ein Butterkeks, irgendwo bin ich auch ein Weichei. Aber dann auch wieder nicht. Und ein Butterkeks ist ja auch so. Ja. Der zerfließt ja auch nicht eigentlich, außer wenn er zu lange in der Sonne liegt, sondern der zerkrümelt so. Aber er bleibt eigentlich so, die einzelnen Bestandteile bleiben schon noch hart. Ja. Aber wisst ihr, was der Unterschied ist zum Butterkeks? Von was? Nee, ist, glaube ich, gar kein Unterschied. Auch Butterkekse werden älter. Ja. Kommt da mal drei, ne? Ja, soll ich was sagen? Johnny hat Geburtstag gehabt in der letzten Woche. Der ist echt ein volles Jahr älter geworden. Ich sage Jugendradio hin und her, wa? Von wegen Jugendradio. Sind alle alte Männer, die das hier machen? Da kann ja auch auf jetzt. Und jetzt ist wieder die junge Stimme ist wieder da, ja? Die ein Vierteljahr vermissen durfte. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Oh, Kinder. Scheiße, ich hab mir so einen komplizierten Anfang gebaut. Wie machen wir das jetzt? Jetzt brauche ich eigentlich Zeit, um meinen Anfang hier herzustellen. Ei, ei, ei, ei. Ja, da tobt der alte, da freut sich der alte, erfahrene Mann, der hier soeben gebeugten Schrittes, begleitet von zwei OAB-Sanitäterinnen, das Studio verlässt. Zwei Duschhilfen. Zwei Duschhilfen. Ja, kannst du die Leute ein bisschen unterhalten in der Zwischenzeit? Nö, aber ich kann ein bisschen was erzählen. Ach, du erzählst was? Ich erzähl was. Ach, das stimmt, das war jetzt irgendwie eine zu harte Frage mit dem, unterhalten. Nee, erzähl mal. Also ich kann ja zum Beispiel mal erzählen, ihr könnt euch eine Menge erzählen, mache ich jetzt aber nicht. Jedenfalls. Ich lass mal mein Mikro auf, da kann ich von hinten kommen. Der kannst du zwischenreden, ja. Ich wollte nur sagen, dass ich diese Frisur echt super geil finde. Also ich kann jetzt auch einige Leute verstehen, die vorher nicht verstehen konnten, die ja mal ankamen, sagen, der Kuttner sieht ja echt cool aus. Man sagt, echt finster, aber jetzt kann ich es verstehen. Also mit den, ja, mit so, also Kuttner hat ja eigentlich sehr dunkle Haare und wenn man die blondiert, dann werden die natürlich nicht blond, sondern dann werden die so helldunkel, möchte ich mal sagen. Also so rötlich. Also so sieht man aus, wenn man versucht hat, die Haare zu blondieren und ist in die Hose gegangen. Ja, und von der Figur her bin ich auch eher dünnfett irgendwie, wa? Ja. Ja. Aber sieht gut aus. Mann, ey, dann können wir jetzt los. Ich glaube, du hast die Leute mörderisch unterhalten. Ich glaube, ihr habt jetzt viel Spaß vor den Berliner und Brandenburger Rundfunkgeräten. Und ich glaube, Und den Bremern. Ich kann jetzt anfangen. Tschüss. Vielen Dank, Johnny, für deine Hilfe hier. Ja. Wo fange ich jetzt an? Irgendwie, ich müsste hier alles auf die Reihe kriegen. Hier fangen wir an. Na, kommt da was? We start on our lesson today. Let me greet you and welcome you to our class. And I hope that you will be a good pupil. And that your coaches will do to you what you expect them to do to you. back in the USSR. Well, the delivery girls really knocked me out. Sing and shout. Ooh. That Georgia's always on. Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ach so, ich muss mir den selber nochmal anhören, damit ich hier irgendwie wieder rinkomme. Der hat chaotisch angefangen, dass ich doch wieder das deutliche Gefühl habe, wie sicher viele, viele andere auch immer, die aber sich bisher leider Gott sei Dank nicht durchsetzen können, dass ich völlig den falschen Beruf hier ergriffen habe, wenn ich hier hinter dem Mikrofon stehen darf und die vielen, vielen bunten tausend sehr amerikanisch anmutenden Regler bedienen darf. Back in the USSR, das ist schön, ich bin wieder zu Hause, nachdem ich in Amerika war, und dann habe ich mir überlegt, wenn wir heute schon Sprechfunk machen, da könnte ich vielleicht gleich nochmal die Telefonzentrale, Telefonnummer durchgeben? Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Das ist die Telefonnummer, darüber können wir dann nachher telefonieren. Und ich dachte, wenn ich schon so erfahrungsgesättigt, und ich bin ja durch Amerika wie ein Schwamm gereist und habe zahllose Bilder, Erfahrungen, Gerüche, Töne in mich aufgesaugt, erfahrungsgesättigt bin, dann können wir ja eigentlich auch mal über Amerika reden. Aber vielleicht ja nicht unbedingt Amerika, wie Amerika so an sich ist, sondern hauptsächlich Amerika im Kopf, dann Amerika in Wirklichkeit und dann Amerika in Wirklichkeit im Kopf. Also ein klassischer hegelianischer Dreischritt, den wir hier zu bewältigen haben. Die Voraussetzung ist natürlich, man muss nicht unbedingt in Amerika sein, um darüber reden zu können. Wir überhaupt, die meisten, alle, die allermeisten. Ey, das ist jetzt hardcore, wenn ich das jetzt direkt nach Johnny sage. Da trifft es deutlich nicht zu. Die allermeisten keine Ahnung haben, wovon sie reden. Und ich mich heute zum ersten Mal auch glücklich schätzen darf, jetzt wenigstens viertelwegs Ahnung zu haben, wovon ich rede. Also Thema ist Amerika. Wir fangen dann demnächst irgendwann an zu telefonieren. Ihr merkt es wahrscheinlich, ich muss mich erstmal doch noch ein bisschen beruhigen. Schildere hier dann den Ausgangspunkt, von dem aus man sich gewissermaßen, ich denke, wir mit dem Telefonieren fangen wir doch nicht vor Nachrichten an. Also so ab halb. Ich muss nochmal, außerdem fällt mir gerade ein Marlene erinnern, die ja die letzte Anruferin in der letzten Sendung war und versprochen hat, heute als erste Anruferin sich zu melden. Da bin ich dann sehr gespannt, ob Marlene sich melden wird. Will eigentlich bloß nochmal den Ausgangspunkt schildern, mit Hilfe einer der genialen Ostgruppen, die es da gab und die Monokel hieß und die ihre gewissermaßen, ihr fährt nun nicht nach Amerika, aber im Grunde könnt ihr nach Amerika fahren. Jedenfalls steht er an der Autobahn mit einem kühnen Bye Bye Lippen City auf den Lippen. Auf den Lippen, könnte man Nike sagen. Er heißt Kinder. Manchmal haben sie am Osten echt Musik gemacht, wie wenn sie von woanders wären, oder? Bye bye Lübben City, Monokel, eine der wenigen Platten, die, glaube ich, noch nicht neu verwurstet wurde, wie ja jetzt der Osten wieder neu entdeckt wird und alles auf CD gepresst wird, was da überhaupt irgendwie sich halbwegs bewegen konnte. Das soll keine Kritik sein, sondern eine Bemerkung. Ab und an müssen ja Bemerkungen gestattet sein. Jetzt kommt aber eine Bemerkung, die sich eher versucht, Verbindung herzustellen zu einer Zeit, die schon fast früher genannt werden könnte. Es gibt ab sofort wieder die Zusammenschnitte der jeweils letzten Sendung, die ja DD in Hörspielart, ja großartiger Form immer wieder hergestellt hat. Und wir hören jetzt den Zusammenschnitt, der hat er selber blöderweise, der hat er auch gleich kritisiert, hat er gesagt, die letzte Sendung, da ließ ich nicht viel mit anfangen, da habe ich ja auch nur geredet. Hat er also die vorletzte Sendung genommen, die zusammengeschnitten, nochmal an den Zusammenhang erinnert, hören wir uns jetzt an und in der nächsten Woche gibt es dann die Folge von heute. Hier ist sie. Mensch, Kuttner, alter Gackelboy. Na, hast du wieder? Hi, wie geht's? Ewig nicht gesehen. Wer bist denn du? DD, kannst du dich nicht mehr... Ah, muss ja jetzt auch richtig schwer zurückdenken. Ja. Na, wir sind doch, haben noch, sind wir ach, doch na, da sind wir jetzt. Sag mal, bist du etwa das, was man einen Groupie nennt? Was, ein Groupie von dir, oder was? Naja, logisch. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt. Nee, überhaupt gar nicht. Ah. Also, pass mal auf. Sag ich dir mal ein bisschen auf die Sprünge helfen, gedächtnismäßig, so. Ja. Da bist du auch nicht mehr der Jüngste. Nee, nee. Also, wir haben so im Raumschiff rumgeflogen. Oh, echt? Ja, wir haben Zeitreisen zusammen gemacht. Wir waren beim Jimi Hendrix Konzert. Ja, dann musstest du dich befreien aus so einem Vogelkäfig da. Ach so. So ja, ich fällt's dir wieder ein, wa? Willst du mal eine Zigarette hier? Das steigert die Weißenschaltquote. Du kannst auch nur an das eine denken. Naja, ich meine die Leistungsfähigkeit. Ah ja, was soll das? Das ist ein Fachbegriff aus der Radiosprache. Das ist ein aufgeblasener Kerl. Ich zieh mal diesen die Luft ist raus. Saudi. Weißt du was? Du möchtest mich mal was fragen. Jetzt wurde die Sprich anstrengend. Oh wei, da müssen wir ja leise sprechen, wa? Also weißt du was? Ich bin du bist Jürgen? Irgendwie bin hi Jürgen. Mann, Esel. Jürgen. Ich bin irgendwie... Das reicht's mir aber. Lass du mir mal zu. Jürgen. Ich will dich erwürgen. Also, gleich passiert hier ein Unglück. Jürgen, da müssen wir Jürgens ordentlich aufpassen. Genau, sonst gibt's auch für Lippe verstehst hier. Du? Verstehst da du? Da kommt wieder der rotlippige Jürgen. Richtig. Verstehst du? Jetzt gibt's aber hier gleich jetzt auch für Backen, gut, ja? Gut. Also bist jetzt wieder gut. Artig. Ah. Ach Mann, jetzt musst du ja noch nicht gleich anfangen zu heulen. Tu dir ja nichts. Also. Jürgen. Verstehst du? Komm zu dir. Hallo Jürgen, bist du noch da? Ich heiß nicht Jürgen. Jürgen, hör genau schön hin. Ja, was denn? Verstehst du? Ich werd porös, ey. Durch meinen enormen Charme oder wodurch? Naja. Durch meine betörende Stimme? Also kann man es auch ausdrücken. Genieße ja. Das. Na, dann kann man so. Resoniere. Ey, kein Schweinkram, ja? Ja! Ey, gib mir meinen Kochtopf wieder. Lass mich los. Wenn dann Josen hat? Soll denn yeah. Das ist unhygienisch. Nimm den Kochtopf für meine Kochgruppe vom Koch. Klar. Haben wir denn da schon kräftig verführt? Mit der Kochgruppe war ein Scherz. Ich find's echt toll, ey. Du. So verstehst du? So ein Kochkurs? Naja. Aha. Stell dich nicht so dämlich an. Wie jetzt? Eros Center? Ja. Verstehst du? Ich möchte gerne. Genieße das. Gibst mir deinen Stahlhelm wieder? So einen Kochtopf. Verstehst du? Möchte ich wieder haben. Wollen wir erstmal Schluss machen? Was machst du jetzt noch? Na, eigentlich war ich zum Spaghetti essen. Ach so, ich dachte noch ein bisschen Fernsehen und dann nochmal um die Häuser ziehen. Verabredet. Fernsehen kicken und dann nochmal um die Häuser ziehen. Nee, aber jetzt ins Bett, ja? Tja, Spaghetti essen. Ach. Ist ja jetzt nicht mehr. Oh, Scheiße. Die Saudi. DD, ich meine, die sind irgendwie, sagen wir mal, technisch sind sie immer brillant. Sicher, viele Leute können sicher drüber lachen. Was mich stört, ist, dass ich immer als totaler Depp irgendwie dabei wegkomme. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, entweder davon auszugehen, dass ich in Realität ein totaler Depp bin, eine Möglichkeit, die mir nicht so passen würde, oder dass es einfach an der Perfidie der DD-schen Zusammenschnitte liegt, eine Möglichkeit, mit der ich mich durchaus anfreunden könnte. Das war jetzt soweit kommentiert. Oh Mann, Kinder, ich muss mich erst wieder echt dran gewöhnen. Ich glaube, wir fangen gleich nach den Nachrichten fangen wir an zu telefonieren. Dann ist ein Großteil der Verantwortung liegt dann bei euch. Dann kann man immer sagen, war eine scheiß Sendung, haben wieder lauter blöde, debile, doofe Hörer angerufen und ich bin entlastet. Mir kann keiner den Vorwurf machen. Wenn ich alleine selbst nur rede, dann bleibt natürlich vieles an mir hängen. Das ist nicht schön. Vielleicht machen wir jetzt nochmal richtig klassisch ein bisschen Ami-Musik. Eine Mischung aus Daniel Johnston und den Beach Boys, die zu erleben, ich übrigens das Vergnügen hatte. Ich komme in Philadelphia an, was macht der Ami? Feiert Geburtstag, freut sich, dass sein Land Geburtstag hat, machen sie große Party, ist ja klar, Philadelphia, so die erste USA-Hauptstadt. Und dann denken sie, dann müssen wir aber auch eine Band einladen, die so richtig zum Urgestein hört und ungefähr so alt ist wie die Unabhängigkeitserklärung. Und wen hatte ich dann das Vergnügen, mitten in Philadelphia zu hören? Die Beach Boys aus dem Sauerstoffzelt. War großartig. Hier können wir sie uns gleich nochmal anhören, wie sie noch ein bisschen jünger waren. Vorher kommen aber Daniel Johnston und Jet Fair mit McDonald's on the Brain. He's got McDonald's on the brain, it's plain to see. When I saw him on the street, the first thing he said to me was, boy, we sure can make those Big Macs fast. He's got McDonald's on the brain, it's plain to see. They've got McDonald's on the brain, it's plain to see. They sat around on their 15-minute break, showing the scars on their arms. They bragged about how fast they made those hamburgers and talked about the times that they got burned. They've got McDonald's on the brain, it's plain to see. If everybody had a notion across the USA, then everybody'd be served like California. You'd see them wearing their baggies, Huarache sandals too, a bushy, bushy blonde hair. You'll catch him surfing at the inside, outside USA, Ventura County line, inside, outside USA, Santa Cruz and inside, outside USA, Australia, Caribbean, inside, outside USA, all over Manhattan, inside, outside USA, and down Bellini Way, inside, outside, everybody's gone surfing USA. We'll all be planning out a route we're gonna take real soon. Niagara's Falls, inside, outside, USA, Pacific Palisades, inside, outside, USA, San Onofre, inside, outside, USA, Redondo Beach, LA, inside, outside, USA, all over the Hawaii, inside, USA, at Waimea Bay, inside, outside, everybody's gone surfing USA. Fritz Kurzinfo. Demonstrationsverbot. Die Pariser Polizei hat nach Angaben der Umweltschutzorganisation Greenpeace die für kommenden Freitag angekündigten Proteste gegen die französischen Atomversuche untersagt. Reaktion. Die internationale Bosnien-Kontaktgruppe unterstützt eine mögliche Militäraktion gegen die Serben als Vergeltung für den gestrigen Granatenanschlag auf den Markt von Sarajevo. Attentat. Georgiens Präsident Schewardnadze ist heute in Tbilisi knapp einem Bombenanschlag entgangen. Druck. Bundesinnenminister Kanter hat Länder und Gemeinden aufgefordert, das Asylrecht vollständig durchzusetzen. Kanter sprach sich ferner dafür aus, die Sozialleistungen für Asylbewerber deutlich zu kürzen. Sturmwarnung. Wie der Deutsche Wetterdienst am Abend mitteilte, werden morgen orkanartige Böen über der südöstlichen und zentralen Ostsee einsetzen. Der Höhepunkt werde in der Nacht zum Freitag erwartet. Sport. Fußball. In der Bundesliga spielten am Abend Rostock-Dortmund 3:2, Mönchengladbach-Leverkusen 0:0, Köln-Hamburg 3:2, Bremen-Karlsruhe 1:0 und St. Pauli-Kaiserslautern 1:2. Wetter. Wetter. Zurzeit um 10 Grad, morgen wolkig mit Aufheiterungen, vereinzelt Schauer, 15 bis 18 Grad. Verkehr. A9 von der Raststätte Fleming in Richtung Prenzlau fährt ein Großraumtransport über die Dreiecke Potsdam, A10, Dreieck Spreer, Dreieck Schwanebeck, Abzweig Prenzlau. Pardon, dieser Transport kann nicht überholt werden. Vorsicht bei der Annäherung. Und AB2 Brandenburg, Seerwest in Richtung Angermünde, Vollsperrung nach einem schweren Verkehrsunfall, Vorsicht bei der Annäherung. Und A10, Dreieck Drewitz Richtung Spreeau, zwischen Rangsdorf und Kreuz Schönefeld, zäh fließender Verkehr mit zunehmendem Stau wegen einspuriger Verkehrsführung im Baustellenbereich. Bitte Vorsicht bei der Annäherung an das Stauende. Weiter A10, die Abfahrt Potsdam Süd ist für den Lkw-Verkehr gesperrt, zwischen den Dreiecken Havelland und Werder ist der Anschluss Falkensee gesperrt. Und A11, im Anschluss Finofurt, steht nur eine Spur zur Verfügung zwischen den Anschlüssen Prenzlau und Schmölln, erfolgt ebenfalls nur einspuriger Verkehr. Dennoch gute Fahrt. Fritz präsentiert Element of Crime an einem Freitag im September live. An einem Sonntag im April. An einem Sonntag im April. Element of Crime. Freitag, 15. September in der Brotfabrik Potsdam. Präsentiert von Fritz. Das klingelt aber in den Ohren mit dem Fritz. Ihr müsstet mit Kopfhörern hören. Die Trailer sind das Geilste hier. So, jetzt kommt erstmal nochmal richtig ein bisschen Ami-Musik. Also Musik, wie Amerika sein könnte, in den seltensten Fällen aber ist. Und dass die Rede gerade von Los Angeles ist, ist mir überhaupt nicht zu verstehen. Aber meinetwegen, Soul Coffin, Screenwriter. Exits to freeways twisted like knots on the fingers. Jewels cleaving skin between breasts. to Los Angeles to build a screenplay about lovers who murder each other. I am going to Los Angeles to see my own name on a screen 5 feet long and luminous. As the radio man says, it is 5 a.m. and the sun has charred the other side of the world and come back to us and painted the smoke over our heads an imperial violet. It is 5 a.m. and you are listening to Los Angeles. It is 5 a.m. and you are listening to Los Angeles. Listening. You are listening. You are listening. You are listening. You are listening. You are listening. Soulcafing. So, jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal die Spielregeln nochmal versuchen klarzustellen. Also ich mache das auch nur, um selber rinzukommen und nochmal zu memorieren. Also das ist die Sendung. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Der letzte nannte war ich. Das ist die Telefonnummer. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. So, und nachdem ich mich vorhin nun in frecher Distanzierung von Johnny als die jugendliche Stimme dieses Senders hier selber apostrophiert habe, will ich vielleicht auch nochmal einen warnenden Hinweis geben, was diese Sendung betrifft, die ja, wie ich weiß, durchaus von schüchternen Jungen, dabei aber doch cleveren Männern missbraucht wird, junge Frauen zu sich einzuladen, den Abend vorzubereiten mit halbwegs handwarmen Rotwein, mit Teelichtern eine heimelige Illumination zu erzeugen, um dann eine Atmosphäre des Vertrauens, der Zärtlichkeit und der gegenseitigen Hingabe zu haben, einfach darauf setzend, dass meine Stimme ein wesentlicher Bestandteil dieser eben genannten Atmosphäre sein wird. Ich würde insbesondere auf die Zeit um 22.30 Uhr verweisen. Das ist eine kritische Phase. Da sagen dann diese jungen, schüchternen, dabei aber doch cleveren Männer hin und wieder entweder gern: Es ist doch hier so unheimlich heiß, wollen wir nicht die T-Shirts ablegen? Oder sagen, eigentlich können wir dieser tollen, bezaubernden Sendung ja auch im Liegen folgen. Also, liebe junge Mädchen, überlegt vorher noch, habt da, sagt ihr mal, ungefähr 50 Minuten Zeit, euch darauf vorzubereiten und entweder eine prima Ausrede, warum man die Sendung doch lieber im Stehen hören sollte, zu erfinden oder euch darauf vorzubereiten, dann hinzulegen und zu sehen, dass ihr, sagen wir mal, das bessere Kissen und die gute Decke abkriegt. Einverstanden? Jetzt können wir dann, glaube ich, aber gleich los telefonieren. Das Thema lautet, wie gesagt, Amerika. Und eigentlich bin ich ja jetzt, wäre ich ja doch irgendwie geneigt, erstmal hier alle so durchzugehen und mal kicken, ob irgendwo mal Lene dabei ist. Tach, wer bist denn du? Angela. Habe ich mal Lene gesagt? Ja, und du hast eine Angela. Nur ich eine Angela. Mann, das ist auch ohne Warst du schon mal in Amerika? Ja, ich war in Amerika. Ich war gerade jetzt in Amerika. Du warst gerade jetzt in Amerika? Ja, 3,5 Wochen. Haben wir uns gesehen? Bist du so eine größere? Nee, haben wir nicht. Nee. Ich glaube nicht. Ich kenne dich aus dem Fernsehen und ich habe dich nicht... Ich sehe aber anders aus, hat ja Johnny auch schon alt verraten. Oh. Ich sehe völlig anders aus. Die Haare gefärbt, ist ernsthaft, ja. Ist ernsthaft. Ja. Aber sieht so klasse aus. Na, ich werde es mir anschauen. Darum habe ich es mir auch gefärbt. Wie lange warst du da? Dreieinhalb Wochen war ich da. Dreieinhalb Wochen. Und wo überall? Ich war hauptsächlich an der Ostküste, also in Boston war sozusagen unsere Basis. Ja. Wie heißt das? Kensington? So ein kleiner Ort da. Und dann sind wir aber runtergefahren, Neuengland, New Canaan und New York natürlich. Ja, ich habe ja auch gefragt, dass du zurückfragen kannst, wo war ich eigentlich? Ja, wo warst du denn eigentlich? Weil ich war ja lange da, ich war überall. Ja, wenn du 3 Monate da warst, bist du viel rumgekommen. Nee, acht Wochen so ungefähr war ich da. Und hast, wie bist du gereist, mit dem Auto? Mit dem Auto. Das haben wir dann zu Schanden gefahren. Zack, von einmal, das ist ja einfach, man muss ja mal geradeaus fahren und schon, wenn dann wieder Wasser kommt, dann weiß man, man ist drüben und ein paar Tage vergangen sind, ist man auf der anderen Seite, dann waren wir auf der anderen Seite und dann war das Auto kaputt. Und dann bin ich nachher mit dem Zug wieder zurückgefahren. Das habe ich jetzt nicht verstanden, das war zu schnell. Kannst du mit dem Auto übers Wasser fahren? Nee, nicht. Du musst, sagen wir mal, wenn du jetzt mit dem Flugzeug kommst, du übers Wasser. Ja. Und landest, sagen wir mal, New York. Ja. Ja, und dann steigst du da ins Auto. Ja. Und dann musst du aber die richtige Richtung ein. Dann fährst du immer geradeaus. Und wenn dann Wasser kommt, hast du entweder die falsche Richtung eingeschlagen, dann bist du an der Ostküste, aber dann bist du nicht weit gefahren. Klar. Ja, oder so du hast die richtige Richtung, fährst immer geradeaus. Und wenn dann wieder Wasser ist, ja, dann bist du an der Westküste. Du kannst sozusagen, ja, klar, logisch. Ja, und da sind dann Wegweiser, da steht dann drauf San Francisco, Los Angeles, so verschiedene Städtenamen. Ja. Die dann an der Westküste platziert haben. Ja. Seattle. Nette Städte. Seattle. Also da war ich aber persönlich nicht. Ach so. Nicht das Grab von Kurt Cobain. Nee. Besucht, falls es ein. Nee. Überhaupt. Hätte man, na vor allen Dingen, weißt du, wer noch in Seattle begraben liegt? Nee, wer? Mensch, Jimi Hendrix. Ach, hätte ich jetzt sagen können, ja. Ah, hättest du sagen können? Ja, hätte ich sagen können, doch. Ah, ich war ja nicht mal in Austin, Texas. Wo ja hier Daniel Johnston beheimatet ist. Ja, meinst du, da hättest du dich wohlgefühlt in Austin, Texas? Nur ich weiß nicht, wäre vielleicht bei Daniel Johnston vorbei. Das ist ja so genauso wie wenn man irgendwo in Oberbayern in irgendein so kleines Dorf geht. Richtig, das war ja auch so eine Grunderschreckenserfahrung von mir. Mit welchen Erwartungen bist du nach Amerika gefahren? Naja, also du hattest vorhin gesagt, so mit Wünschen und so weiter. Ich habe mal in Amerika gelebt als kleines Kind. Da bin ich so zur Schule gegangen. Also wie lange? 2 Jahre. Ja. Zwischen 4 und 6. Und insofern bin ich natürlich jetzt auch hingefahren, um so ein bisschen Vergangenheitsbewältigung zu machen. Denn ich habe so ganz wüste Erinnerungen, die eigentlich keine realen Erinnerungen sind. Meine Mutter lacht sich immer tot, weil das ist alles nicht so gewesen. Und trotzdem ist es aber meine kindliche Erinnerung. Und ich wollte dahin und mir angucken, ob das wirklich so ist. Ach ja, die anderen haben ja, also als normaler Durchschnittsbürger hat man ja seine kindlichen Erinnerungen hauptsächlich aus debilen kindlichen amerikanischen Serien. Oder? Ja. Ja, ja, wahrscheinlich, ja. Ich habe mich in Dallas so gewundert, wie die den Vorspann überhaupt zustande gekriegt haben. Da ist ja eigentlich null. Ja? Ja. Das war mal eine Stadt, dann hat ihn da flach mit der Hand draufgeschlagen und den Rest kann man da jetzt besichtigen. Keine Skyscrapers, keine großen... Na, zwei, aber ich habe mich nicht getraut, hinten rumzusehen, ob die auch wirklich echt sind. Verstehe. Ja? Ja, das ist aber sowieso mit diesen, also ist mir aufgefallen, diese Wolkenkratzer, die sind ja eigentlich eher so ein Zitat. Also jede Stadt fühlt sich, glaube ich, verpflichtet, so ein ehenhohes Haus hinzustellen oder sagen wir mal zwei, dass es von Weitem tüchtig geil aussieht. Ja. Und wenn man dann aber dran ist, dann merkt man, ist nix, oder? Ja. Ich weiß nicht, ich war nicht in so vielen Städten. Ich habe Boston gesehen und New York als große Stadt und ich war in Tampa, Florida. Ah, das ist der Unterschied. Ich war ja fast überall eigentlich. Also da, insofern habe ich nicht so den Vergleich. Hm. Ah ja, den habe ich. Ich habe was gesehen im Fernsehen über Chicago und das fand ich ziemlich geil. Ja, also das haben mir auch andere Leute erzählt. Da war ich auch nicht direkt. Ja, wieso indirekt, oder? Naja, ich wollte jetzt nicht also plump sagen, dass ich da nicht war. Ach. Das können ja viele Leute sagen. Ach so. Aber ich glaube, nur wenige haben dann, sagen wir, die Raffinesse zu sagen, dass sie da nicht direkt waren. Ja, stimmt. Aber zum Beispiel war mein Bruder da, insofern war ich gewissermaßen indirekt da. Ja, verstehe. Wie sahen denn deine Kindheitserinnerungen aus? Die würden mich ja mal interessieren. Also ja, eigentlich das Tolle ist ja Amerika im Kopf, war, was man da so hat. Ja, das stimmt. Nashville, Tennessee. Ja, was ich im Kopf hatte, war vor allen Dingen, dass ich bin mit meinen Eltern da gewesen und wir sind viel gereist und ich habe einen Bruder und wir waren beide als Kinder immer so auf dem Rücksitz. Da war so zwischen den Sitzen waren so, also es war jedenfalls so gebaut, dass wir da hinten immer liegen konnten. Ah ja. Und dann sind wir halt auch nach New York gefahren und ich habe die Erinnerung an New York aus dem Rückfenster, also liegend hinten auf der Rücksitzbank, wie soll man das erklären, dass man aus dem Fenster rausguckt, also nach oben. Was natürlich in New York ziemlich geil ist, weil die Häuser alle sehr hoch sind und die Perspektive einfach irre ist. Wenn du liegst im Auto und dann so nach oben guckst, die Häuser, und fährst durch die Straßen. Ja. Und so ein Bild mit Rahmen drum. Im Grunde wie Fernsehen eigentlich. Aber die Kamera nach oben gehalten. Ja, stimmt. Ja. Eigentlich schon. Also insofern deckt sich dann deine frühen Kindheits-New York-Erinnerungen mit wahrscheinlich massenhaft mit den Bildern, die andere Leute im Kopf haben. Die sind ja nicht so von so niedrig, weißt du, wenn du im Auto liegst, ist ja doch relativ niedrig. Du siehst ja die Menschen. Stimmt. Ja. Du siehst ja, also die Perspektive ist schon, glaube ich, nicht fernsehtauglich. Weil die in den Filmen zu wenig die Kamera hochhalten. Müsste ich nächstes Mal eine Videokamera mitnehmen und das mal ausprobieren. Ja. Sag mal, dann hast du im Alter von 4 bis 6 Jahren Englisch gelernt? Ja. Ja, und mit dem Wortschatz einer 4 bis 6-Jährigen hast du dich jetzt nach Amerika getraut. Kanntest wahrscheinlich viele existenzielle Worte nicht und hast dafür aber andere gehabt. Naja, ich habe ja Englisch in der Schule gehabt. Ach so, das wurde dann da nochmal aufgestockt. Ja, genau. Und das habe ich gemerkt. Also meine Lehrer haben das gesagt. Die haben gesagt, das merkt man, dass du 2 Jahre in England, also in Amerika gelebt hast, Englisch gesprochen hast. Wir haben als Kinder richtig nur Englisch gesprochen, auch zu Hause, weil Kinder sind so, die sprechen dann die Sprache, die andere Kinder sprechen. Ja, und aber jetzt die gegenwärtigen Amerikaner, die haben dich jetzt nicht für infantil gehalten. Nee? Nee. Weil du immer so Atta, Atta, A und so Sachen gesagt hast auf Englisch. Überhaupt nicht. Hast du nicht gesagt oder haben die nicht erhalten, weil sie selber waren? Also habe ich mir verkniffen. Hast du dir verkniffen? Könntest du noch sagen? Was heißt ein AA auf Englisch? Nee, könnte ich nicht mehr sagen. Nee? Also du weißt jetzt, aber was ich meine, worum es geht? Ich weiß, was du meinst. Das ist genau das, worüber Volker Wiebrecht immer haltlos ins Lachen gerät. Ja? Wo erwachsene Menschen Scheiße sagen zum Beispiel oder so. Also es gibt so ein Wort, das nannten wir immer DKLW. DKLW. Ich weiß aber nicht mehr, was es heißt, was es eigentlich genau hieß. Es ist so ein Wort aus meiner Kindheit. Ach, und da hast du dich jetzt aber auch nicht erkundigt? Ich weiß, dass es ein Auto, eine Autobezeichnung ist, so wie BMW. Das heißt ja BMW. Ja. Und es gibt sowas so... Zum Volkswagen sagen die auch VW. Genau. Und es gibt aber noch eine andere Firma, die ist ziemlich alt. Und mein Vater hatte so ein Auto und der hieß eben so wie Deschvaux oder so in Französisch, ja. Ah ja. Also da hört es leider auf, das ist einfach zu lange her. Was war denn für dich die größte Überraschung in Amerika? New York, muss ich schon sagen, war ziemlich beeindruckend. Ja, von wo kommst du eigentlich her, außer jetzt aus Amerika? Also aus Berlin. Ja. Ich bin ein echter Berliner. Also der Vergleichspunkt für dich ist Berlin? Ja. Ja? Ja. Und hast du denn jetzt Gemeinsamkeiten feststellen können zwischen New York und Berlin? Oder also, wann? Irgendwie schon, also wenn du Berlin mit anderen Städten in Deutschland vergleichst, dann ist es sicherlich so, wie wenn du New York mit Weiß Gott, es ist einfach die geilste Stadt im Lande. Ja. Und das trifft auf New York sicherlich auch zu, obwohl New York hat den einen Vorteil, dass es wirklich am Meer liegt. Das ist ja bei Berlin nun leider nicht so. Ja. Also das hat mir schon sehr gefallen, auch dieser Zugang zum Wasser. Und es hat mir gefallen, als ich da war, war ja totale Hitzewelle, 40 Grad. Da ist wirklich das Teer auf den Straßen geschmolzen. Ja. Und die Leute haben auf den Straßen gesessen, da ist mehr los auf der Straße. Und das findest du in Berlin manchmal, nicht so in dem, also die Leute sitzen schon mehr in ihren Häusern, ja. Ja. Die Hitzewelle war auch interessant. Da konnte man in den Zeitungen immer traurige Geschichten lesen von Leuten, die alle an der Hitze gestorben sind. Ja. Ich habe von einer Frau gelesen, der hat eine Nachbarin noch eine Kühlanlage gebracht. Wie heißt das? So eine Klimaanlage gebracht. Ja, Aircondition. Die hat die alte Frau, die rüstig war, 80 Jahre rüstig, die jeden Tag noch 2 Mal mit dem Hund rausgegangen ist, hat die Frau die Klimaanlage zurückgebracht und hat gefragt, ob sie sich denn erkälten soll. Und am nächsten Tag waren sowohl sie wie auch der Hund tot. Oi. Oi. In Chicago. Das ist schlimm. In Chicago sind viele gestorben. Ja, weil die da überhaupt ja keine Klimaanlagen kennen. Nee, warum? Also, ich meine, das ist wie hier in Berlin. Wir haben ja auch keine Klimaanlagen. Ja, ich war auf der IFA, da haben sie eine Klimaanlage offensichtlich, aber die haben die falsch rum eingestellt. Da war totale Hitze. Da war drinnen heißer als draußen. Gehst du auch auf die IFA, da geht man doch nicht mehr hin. Ich musste ja. Beruflich? Ja. Verstehe. Und dann habe ich da so gestanden und geschwitzt, dann bin ich aber schnell wieder rausgegangen und hätte mir fast den Tod geholt draußen. Ja. Ja, also ich finde das schlimm. Während in Amerika holt man sich drin immer fast den Tod, wa? Absolut. Und man muss, wenn du da rumläufst und bist nur mit dem Hemd bekleidet, weil Echt? Es schön warm ist, draußen, und dann musst du immer deine Jacke mitschleppen. Ja. Ja, richtig. Man muss immer Wintersachen mit dabei haben, wenn man irgendwo reingehen will. Ja, die haben vielleicht, weil die so den Ehrgeiz haben, einfach zu zeigen, was für prima Klimaanlagen haben. Ja. Ja, aber die haben sie wirklich, total prima Klimaanlage. Und klasse, ja. Ja, ja, ja, ja. Da hält man sich frisch, wenn man drin ist. Ja. Jetzt würde ich dich gerne wissen von dir, was dich denn am meisten beeindruckt hat in Amerika, als du jetzt da warst. Naja, wenn du, sagen wir mal, jetzt als jemand hinfährst, der gut 1,60 groß ist, dann bist du doch von der Größe des Landes beeindruckt. Wie sich das so hinstreckt. Ja, das war erstaunlich. Ich meine, wenn du viel rumgekommen bist, also mit dem Auto, bist du mit dem Auto durch das Land gefahren. Also ja, und du merkst... Ja, auch ein Traum. Was man in Amerika merkt, dass die jede Menge so zwischendurch haben. Ja, also immer einzelne Punkte, man will von eben zum anderen und dazwischen ist endlos zwischendurch. Was hier überhaupt ja nicht mehr gibt. Das ist wahr, ja. Ja, wenn du hier aus Berlin raus bist, bist du in Leipzig. Ja, ne? Ja, in der aber Entfernung, ja. Wenn du da irgendwo raus bist, bist du erstmal null. Ja. Das ist ja nicht. Du fährst stundenlang über irgendeinen Highway. Ja, endlos. Aber da war es aber schön, fand ich. Zwischendurch war schön. Ja. War? Oder? Die heiligen Orte in Amerika sind für mich die Tankstellen. 40 Grad, die Sonne knallt runter und es riecht nach Benzin. Fand ich prima. Da dachte ich, hier bin ich richtig. Ehrlich. Aber haben ja auch jede Menge Tankstellen. Insofern war es wieder okay. Haben ja auch jede Menge Autos. Also es ist ja ein Land, das sowieso total auf Autos gepumpt ist. Ja, und haben seltsame Gebräuche. Zum Beispiel ist dir das auch, wenn du bist ja nicht so viel rumgefahren, zum Beispiel stehen überall Aufforderungen, dass man doch gefälligst die Autobahn adaptieren soll. Adaptieren? Ja, Adopt a Highway steht da immer. Aber das ist, glaube ich, bloß eine etwas beschönigende Formulierung. Eigentlich geht es darum, dass man den Müll da wegsammeln soll. Ich denke schon. Ja, darum sind die aber auch ziemlich ordentlich, die Autobahnen da. Ja. Schön, schön sauber. Und hast du denn dir jetzt auch den Traum erfüllt, also zum Beispiel mit so einer richtig amerikanischen Schüssel, die noch so ein wahnsinniges Motorgeräusch macht, durch die Gegend zu fahren? Oder bist du da einfach... Diesen Albtraum habe ich mir erfüllt, mit einem 15 Jahre alten Chevrolet durch Amerika zu fahren. Ja. Das finde ich gut, wenn schon, denn schon. Ja, nur war der von der Kondition her nicht halb so gut ausgestattet wie ich selber. Ich habe total prima durchgehalten, während der Wagen sofort den Geist aufgegeben hat. Ja. Ja, unter meinen wahrscheinlich festen Gasfußtritten. Und ohne Aircondition natürlich, der Wagen meinst du? Natürlich ohne Aircondition, das Autoradio war glücklicherweise auch schon geklaut. So, naja, dann musste man immer einen Radiorekorder dabei haben. Ja. Und dann auf dem Highway Tokotronic hören, das war eine klasse Erfahrung. Okay, Angela, danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Ja, klar. Ja, und würde mal weiterkicken, ob hier noch Amerika-erfahrene oder unerfahrene junge Menschen. Wie bitte? Marlene hatte andere Pläne. Marlene hatte andere Pläne? Ja, das ist doch ein Zitat von Nina Hagen, kennst du das nicht? Doch, stimmt. Mhm. Ach, und du meinst, das stimmt jetzt auch für Marlene? Weiß ich nicht. Ich hoffe, dass sie in der Leitung ist irgendwo. Na, hoffe ich auch. Ja, na, ich bin ja auch, zwei Stunden kann ich noch gespannt sein, wa? Ja, ich auch. Gut. Okay. Bist du eigentlich jetzt auch mit einem jungen Mann bewaffnet da in deiner Wohnung? Nein, das nicht. Nee. Nee? Also ich bin in meinem Atelier, wo ich arbeite. Ach, was machst du denn da in deinem Atelier? Ja, ich, Bilder? Nee, ich nähe so vor mich hin. Eigentlich, du nähst? Bin ich schon fertig mit der Arbeit, aber da du heute den ersten Abend hast, habe ich gedacht, ich mache das so oft, dass ich extra dienstags abends mir Arbeit zurechtlege und sage, jetzt ist Kuttner und da kann ich wunderbar arbeiten. Ach, echt? Da jetzt flott von der Hand, wa? Flott von der Hand. Oder? Wunderbare Unterhaltung von dir. Und werden da die Stiche länger oder kürzer? Die Augenringe werden tiefer vor allem. Ach, na, das ist ja blöder. Spät, also, weil sonst ja. Mensch, der nimmt dir doch vielleicht für die Spätzeit dann doch lieber einen netten jungen Mann mit, solange die Augen gewissermaßen noch okay sind. Ja, so richtig schlägt es ja erst morgens auf die Augen, oder? Also, weißt du, ich bin ja auch arg im Zweifel, weil mein Süßer, der ist ja auch zu Hause, der wartet ja im Prinzip auf mich. Ach so. Ich bin jetzt hier und nähe, weißt du, und bin ganz gespannt und bin überhaupt überrascht, dass ich mit dir spreche. Hab noch nie angerufen bei dir. Ah, aber Amerika hat dich so herausgefordert. Doch, nur war ich gerne selber da und wollte mal wissen, wie es dir gefallen hat. Ah, richtig. Und da hast du ein Atelier zum Nähen? Ja, ich mache das so richtig professionell beruflich. Weißt Ach, und da braucht man ein großes Atelier? Ist es ein großes Atelier? Naja, warte mal, der Raum hat so 25 Quadratmeter. Oi, nicht schlecht, nicht schlecht. Die Schneider, die haben's immer eng irgendwie, ich weiß auch nicht. Braucht man immer große Tische und eine Nähmaschine, mit einem Ziel ein. Und was nähst du so für schicke Sachen? Ich nähe vor allen Dingen so Theaterkostüme und Filmkostüme. Ach, und dann kommt einer und dann sagen sie, wir machen einen schönen Ritterfilm und wir brauchen viel Rüschen, so am Hals und an den Armen unten, genau. Dass D'Artagnan auch schick aussieht. Ja, und dann kommen sie, die eitlen Schauspieler und dann probiere ich mich an und gucke, dass das alles gut aussieht. Und waren da auch schon mal so richtig tolle, dolle Schauspieler da? Ja, schon. Ja? Wer war denn der Tollste? Der Tollste, also wer mich am meisten beeindruckt hat, war Geraldine Chaplin, für die habe ich mal was genäht. Oh, die finde ich aber auch prima. Fand ich wirklich ganz toll, weil... Ich hatte nur drei Ach, und Maße. Viel Stoff braucht man ja bei dir auch nicht, wa? Nee, überhaupt nicht. Das ist ja klasse. Kann man da fette Rechnung schreiben, weil die denken, oder? Also in dem Falle ja, weil wir haben ihr Badeanzüge aus reiner Seide genäht. Ach. War schon so richtig schön starmäßig eigentlich. Und da sind so ein paar Abendkleider für dich abgefallen? Naja, es geht. Naja. ich übertreibe es nicht. Chaplin. Ja. Können auch so Normalos hinkommen und aber sagen, sie brauchen mal was? Schick it? Ja, ganz normale Leute mache ich alles, was du gerne haben willst. Also von Boxershorts bis zum Kopieren einer... Wieso lässt man sich denn Boxershorts in einem Atelier nähen? Es gibt so Leute, ja. Es gibt auch Leute, die sich für 300 Mark Maßhemden nähen lassen. Ja. Aber die gehen dann auch mit so einem Ladyschäfer über die Brust, oder was? Den weiß ich nicht, habe ich nicht gefragt. Nee. Na, aber wenn man Boxershorts anprobiert, da werden die doch kaum eine Jackett oben anbehalten, oder? Du meinst, die gehen gleich nur in Boxershorts auf die Straße, weil die so geil sind? Weiß ich nicht, ob die dann so abdrehen, wenn sie ihre maßgeschneiderten Boxershorts anhaben. Aber vorher kommen die doch erstmal hin, sind wahrscheinlich, haben so normal Sachen an. Hose, wahrscheinlich ihre peinlichen Schlüpfer also erst. Ja, das ist eine abgedrehte Geschichte. Okay, ich gebe dir eine. Nee, also, interessiert mich bloß so an sich. Also pass auf, ich hatte mal einen Kunden, ich habe mal Ledercorsagen gemacht eine Weile. Ja. Da hatte ich mal einen Kunden. Der wollte... Ach, das spielt ja schon sehr ins Sexuelle drin, oder? Bisschen. Der fand das nämlich tot. Der wollte eine von mir genäht haben, habe ich auch gemacht. Und für den war das hocherotisch. Das war so ein Typ, der kam zu mir, da habe ich noch nicht dieses Atelier gehabt, sondern habe ich noch im Hinterhof in so einer kleinen Einzimmerwohnung gemacht. Ja. Kam er zu mir mit seinem BMW, mit Autotelefon, ist echt schon 10 Jahre her ungefähr. Und ich war natürlich höllisch beeindruckt, weil ich, das kannte ich überhaupt nicht. Und das war so ein richtiger Fuzzi eigentlich. Und der ließ sich da diese Ledercorsage nähen und lud mich dann in sein Büro ein und da brachte uns eine Sekretärin noch Kekse und Tee und ich brachte ihm die Ledercorsage und irgendwann habe ich dann mal so gefragt, sag mal, wann ziehst du die eigentlich an oder wann ziehen sie die eigentlich an? Ja. Und ich habe den gesehen. Und dann sagte er, ja, das wäre seine Abfahrt, dass in wichtigen Konferenzen mit super Millionen Aufträgen, die da besprochen werden, dieses Teil anzuziehen. Ach, und keiner weiß es. Niemand sieht's? Keiner weiß es, nur er und er hat die völlige Abfahrt. Und er fühlt sich total prickelnd dabei und kriegt die Aufträge. Ist ja toll. Wenn man sowas jetzt näht, auch zum Beispiel Boxershorts, ohne dass man jetzt zu sehr ins Detail geht, aber wie ist denn das mit dem Vermessen so? Naja, nicht nackt, wenn du das meinst. Nee, nicht. Nee. Dann stehen die gewissermaßen in ihren Scham- und Schandschlüpfern da, die sie loswerden wollen, und dann vermisst du die damit. Ja, so, ja. Also halb angezogen. Ja. Mit Bandmaß. Ja, worauf willst du hinaus? Naja, ich versuche mir bloß vorzustellen. Ja. Also wenn jetzt jemand ins Studio käme und sagt, ich soll ihn mal ausmessen, weil er will neue Boxershorts haben, was er machen müsste, was ich machen müsste, habe ich mir jetzt gerade versucht zu überlegen. So. Na, du müsstest sozusagen stillstehen einfach nur. Ach, nimmst du Maß nur mit dem Blick? Nein, ich lege ein Maßband an. Ja. Klar, also Oberweite, Taillenweite, Hüftweite. Aber um dich herum, das ist hart. Vor allen Dingen, wenn ich merke, dass du ein Kunde bist, der keine Erfahrung hat mit Schneidern, weil das ist schon eine bestimmte, also ich trete schon in die Intimsphäre des Kunden ein, das ist schon klar. Das ist klar, genau darauf wollte ich hinaus. Ist im Grunde, hast schon was von Arzt? Bisschen. Ja? Man nennt mich auch Dr. Alatasi, ist mein Spitzname. Ah, siehst du, machen sich mal untenrum frei. Oh Gott, so halb frei. Halb frei. Ja. Also meistens müssen die Leute die Hosen runterlassen, weil die Gürtel halt so auftragen, wenn man die Taillenweite nimmt. Ja. Verändert sich da der Gesichtsausdruck? Sagen wir mal bei Kunden mit dem Funktelefon, wenn die Hosen runterlassen müssen? Ich denke schon, ja. Na, du musst es doch beobachten. Siehst du das nicht? Bei solchen Sachen ist es so ein, das habe ich neulich meiner Schneiderin erklärt, das ist so ein Gucken, so ein Hingucken und doch nicht richtig hingucken. Ah ja. Also man guckt zwar hin, aber das tut man sehr diskret. Ja, und man ist total interessiert, möchte alles sehen, aber der Kunde darf es nicht merken. Man ganz fachlich beäuge ich, wie der Bauch ist, wie der Po ist, wie der Rücken ist, ob er gerade ist, ob er krumm ist, ob die Schulterhaltung ist. Ich muss den Kunden genau angucken, ich muss ihn studieren. Aber er darf nicht denken, dass ich ihn anmachen will. Ja, würdest du jetzt, sagen wir mal, was den Po betrifft, die These vertreten, dass... Ein Po, also quasi Arschesichtsthese, also kaum Ähnlichkeiten, immer einen individuellen Hintern hat jeder Mensch oder gibt es so 5, 6 Grundtypen? Nein, es gibt ganz viele Hintern. Gibt ganz viele Hintern. Ja. Ganz viele. Also die sind nicht so, es gibt sicherlich nicht so viele Hintern wie Gesichter. Aber trotzdem denke ich, ich meine, ich sehe ja nicht den blanken Po. Aber so von der Form an sich gibt es auch eine ganze Menge Variationen. Weil das geht ja nicht nur in die Breite, sondern das geht auch in die Weite und wie rund es ist und wie viele Knochen und wie viel Fett. Und wie ist ja dreidimensional. Absolut. Und kann man, gibt es Zusammenhänge zwischen Gesichtsausdruck und Arschausdruck? Dann müsstest du ja den nackten Po sehen eigentlich. Ach so, den siehst du ja nie. Nee, den sehe ich. Ist immer noch leicht verkleidet dann. Immer. So, dass jetzt bestenfalls die Formen so durch den jeweiligen Schlüpferstoff durchspielen. Ja, und das ist ja wie, Hitchcock hat das mal gesagt, das regt ja doch die Fantasie viel mehr an, wenn jemand leicht bekleidet ist, als wenn jemand nackt ist. Dann weißt ja, sag mal, die kommen doch aber nicht zu dir ins Atelier, um deine Fantasie anzuregen. Oder regen die auch deine Fantasie an? Naja, selten. Eigentlich ist es umgekehrt. Ich versuche ihre Fantasie anzuregen, vor allen Dingen, was die Kleidung betrifft. Ah ja, das ist klar. Und ganz besonders bei Männern. Frauen kommen viel öfter mit festen Vorstellungen. Gibt es da so auch erotische Momente? Also weil du hast ja zu Recht gesagt, ist ja so ein Eingriff in die, also ist ja, stellt sich ja so eine Atmosphäre von Intimität her, wenn der erstmal da steht mit dem Handy in der Hand und die Hose runtergelassen. Ja, gibt es da manchmal auch erotische Momente bei dir, beim Kunden und bei beiden? Doch. Sind jetzt drei verschiedene Fälle. Ja, doch. Ja? Würde ich sagen. Aber den da sollte man da nicht nachheben, wa? Das ist ja auch, wie soll man sagen, du musst es ja nun nicht bewerten. Du kannst es ja einfach so hinnehmen, dass es so ist. Ja, und sagen, ist es erotisch? Ja nicht, das ist erotisch, das ist wunderbar, das ist schön, das ist, wenn du einen Moment so ein Kribbeln hast oder du merkst, du guckst jemandem in die Augen und da geht so ein Blitz ab, du weißt, was ich meine, ja? Ja. Du guckst jemandem in die Augen und du sagst, wow, ist das ein Blick oder sind das Augen oder ist das toll? Ah. Das ist doch wunderschön. Also das muss ja nicht so bewertet sein, dass man gleich denkt, ich will jetzt mehr. Ich will jetzt heiraten und Kinder kriegen. Na, zumal du ja auch einen Süßen zu Hause hast. Absolut. Ja? Und derjenige... Welche Maße hat denn der? Welche Maße hat denn der eigentlich? Der hat Größe 52. Ja? Also genau genommen hat der Größe 92, glaube ich. Und um Bauch rum? Och, der ist schlank. Aber von den Zentimetern her wirst du das jetzt nicht? Um den Bauch rum? Ja, um den Bauch rum? Jetzt müsste ich schätzen. Ich würde mal sagen so... Ach, du hast den ja nicht vermessen? Doch, habe ich. Müsste ich aber nachgucken. So. Das habe ich jetzt nicht im Kopf. Hast du irgendwo abgeheftet, echt? Habe ich abgeheftet. Der Süße abgeheftet. Der Süße abgeheftet. Na, das hört er nicht an. Aber wir hoffen, dass er nicht zuhört. Nö, der ist im Übungsraum. Der macht Musik. Ach, Kinder, ihr seid ja eine richtige Künstlerfamilie. Absolut, ja. Ja, und Bühnengarderobe hast du auch schon gemacht? Viel, ja. Für ihn? Ich habe auch schon für ihn... Auch, natürlich. Und hilft das? Nee. Jetzt nicht. Was kosten Boxershorts? Sagen wir so mittlere Größe, wo man nicht so viel Stoff braucht? 25 Mark. 25 Mark? Die schneiderst du dann extra richtig? Na, so sind sie von der Stange. Das kosten sie 25 Mark. Ja. Wenn du sie jetzt irgendwelche Extras haben willst, dann kosten sie bestimmt 30, 40 Mark. Ah ja. Könntest du dann Material empfehlen? Ja, was ich bevorzuge, sind eigentlich so richtige Hemdenstoffe, diese Baumwollstoffe, aus denen man auch Hemden näht. Die eignen sich hervorragend für Boxershorts. Ah ja, ah ja. Sind sehr schön gemustert. Mhm. Und da gibt es ja auch so längere und kürzere, oder? Ja. Wo so, sagen wir mal, der Stoff, der vorne dann das Bein bedeckt, länger runterhängt, fast bis zum Knie oder aber auch kürzer ist. Na, das sind ja nun mehr die, die du ohne die Hosen trägst. Oder für den Winter. Nee, die meisten sind schon so, dass sie bis zum, also nicht mal bis zum halben Oberschenkel gehen. Ja. Wie ziehst du sowas an? Ich meine, bist du ein Boxershorts-Träger? Überlege ich gerade. Wie? Guck mal nach. Sieht ja keiner. Ja, wollen wir jetzt mal alle nachgucken, ob ich Boxershorts trage? Hast du das Blitzen in meinen Augen bemerkt? Ey, das war einer der großen erotischen Momente, die da in deinem Atelier je stattgefunden haben. Ehrlich? Ja, echt? Und du hast es nicht mitgekriegt? Ich bin gerührt, kurz mal ehrlich. Ja? Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll jetzt. Wunder ist. Ja, er zeigt mich so in die Rippen. It's so nice, it's so cute. I love it, really. Ach, toll. Ja. Ach Mensch, das ist ja wie in Amerika jetzt hier. Ja. Denn ich trage Boxershorts. Ah, doch. Ja, um mich zu revanchieren. Na, wunderbar. Ob es stimmt, weiß man nicht, aber ich hab jetzt wegen so I love it, habe ich es zurückgegeben, ja? Okay, Angela. Wo ist, sag doch einfach mal, wo dein Atelier ist. Mein Atelier heißt Alatasi Mode und Kostüm und das ist in der Potsdamer Straße 107 in Schöneberg. 107, muss man da weit über die Höfe und die Stockwerke hochsteigen? Nein, im ersten Stock ist das da. Gleich vorne? Gleich vorne, ja. Gleich vorne. Direkt auf die Straße, also wenn du gegenüberstehen würdest, könntest du winken. Potsdamer 107. Ecke Kurfürstenstraße. Ja. Wollen wir, können wir noch jetzt für Sprechfunkhörer einen Rabatt für Boxershorts ausmachen? Na klar. Ja? Dann sag, mach jetzt ein Angebot. Sag, wenn da jetzt jemand hinkommt, der normale Ausmaße hat, nicht allzu viel Stoff verbraucht und keine super Extrawünsche, für wie viel würdest du dem schicke Boxershorts machen? Na, auf Maß meinst du? Ja, so halbwegs. Ja, auf Maß oder auf... Also ich würde mal sagen, der würde sie zum normalen Konfektionspreis kriegen. Na, ich wollte doch aber gerade einen Rabatt aushandeln. Ja, das ist ja ach so, auf Maß, auf Maß aber Aufschlag. Stangepreis. Auf Maß gibt es ja einen Aufschlag. Ah ja. Weißt du, weil dann nehme ich Maß und dann werde ich sie direkt für dich machen. Ja. Nur für dich. Trägt dein süßer Boxershorts? Ja, natürlich. Der trägt nur Alatasi-Boxershorts. Nur? Ja. Und so ein anderer Schlüpfer darf der überhaupt ja nicht rinnen? Naja, ich muss gestehen, dass er jetzt, wo wir in Amerika waren, sich ein paar von Calvin Klein gekauft haben, weil die einfach super geil sind. Aber auch Boxershorts? Nee, schon die sexy Variante. Ach so. Wo der Po so richtig zur Geltung kommt. Und da bin ich auch nicht. Ach, wo sicher, hinten kaum noch Stoff ist, wa? Ja, die sind so eng. Die haben irgendwie so Nähte und da sieht es einfach geil aus. Ich weiß nicht. Ist einfach gut. Ja. Also, außer dass auf dem Gummi überall Calvin Klein steht und das macht mich natürlich neidisch. So weit ist man nicht gebracht. Aber du kannst doch deinen Namen auch auf die Gummis raufschreiben, oder? Und auch außen schön, steht schön drauf. Du weißt, ich werde mir mal einen einpacken, einen Boxershorts und schick dir mal einen. Und dann weißt du, wie die sind. Das ist ein super Angebot. Okay. Ja? Und dann wäre ich echt total hier in Designer-Boxershorts die Sendung moderieren. Mhm. Mal, sehen, da geht dann. Mal sehen, ob sie dann noch besser wird. Oh, ich glaube, da geht voll an die Post ab. Ja. Oh, na Mensch, da. Auch da danke ich dir gleich für den Anruf. Ja. Und bin in froher Erwartung von diesen Boxershorts. Welche Farbe werden die denn haben? Du, welche Farbe bevorzugst du denn? Also, haben sie in Weiß hier? Dunkel ist praktisch, wa? Dunkel ist praktisch. Verstehe. Ach Gott, jetzt okay. Zeichne ich selber so ein Schmuddelbild von mir. Nee, mach mal was Hübsches, ja? Wo so bestimmte Gesellschaftskreise einfach immer sagen, ist einfach ästhetisch. Ja, vor allem die Frauen, die daran sehen. Die müsste. Aha. Ja. Ach, gibt es da auch so richtig Erfolgsmuster? Oder Farben? Das denke ich schon, dass es das gibt, weil es gibt Farben, das ist so Farblehre, weißt du, jetzt kommen wir wieder in diese Sache, wo, das kennst du sicherlich auch, so Styling, Beratung und so weiter, es gibt beim allerbesten Bild kenne ich nicht. Kennst du nicht? Nee. Das gibt es so bei der Kosmetikerin oder so, oder beim Friseur gibt es das manchmal, es gibt Leute, die das, in Amerika übrigens gibt es das so in Shopping-Malls, habe ich das gesehen in Amerika. Ach, also wirklich mein Höhepunkt gewissermaßen von kosmetischen Leistungen ist, sagen wir mal, ein bisschen, wenn die Hände trocken sind, ein bisschen Nivea-Creme. Dann hört das schon oft bei mir. Da ist so eine Frau, die hat so lauter Tücher, da kommst du rein und da ist eine ganze Wand voll mit super bunten Tüchern. Ah. Und dann hält sie die immer vor dein Gesicht und wird feststellen, welche Farbe dir am besten steht und welche dich tot macht. Ach so. Also so ganz fahl. Weißt du, es gibt ja so Farben, da siehst du aus wie tot, weil du völlig blass wirst. Das wäre aber nett, wenn du mir so eine nicht schicken würdest. Nee, ich werde dich nochmal im Fernsehen genau angucken und irgendwas, dann überlegen, genau welche Farbe du brauchst. Ja, was meine Körperfarbe so zum Blühen bringt. Ja? Genau, zu vibrieren. Ja, wunderbar. Kinder, ich freue mich ja schon auf diese Erfolgs-Boxershorts. Ja. Potsdamer Straße 107. Mhm. Ja? Vielen Dank für deinen Anruf. Ja, bitte, gerne. Tschüss. Bye, bye. Hi, wer bist denn du? Hallo? Hallo. Ja, hier ist Käthe. Grüß dich, Kuttner. Käthe, willst du mir auch was schenken? Oh, mit Boxershorts kann ich nicht dienen. Du. Nö, die habe ich ja jetzt. Jetzt müssen wir oben oder unten weitermachen. Nein, hör auf, Quatsch. Käthe, von wo aus rufst du an? Berlin? Lichtenberg. Und das ist ja eine Schweinerei, rufen wieder Kinder. Der Brandenburger traut sich wieder nicht. Naja. Trotzdem, die haben ja selber einen Amerika so, ja. Und könnten davon, die haben ja selber einen Amerika und könnten davon schön erzählen. Und haben sie ja Philadelphia und alles Mögliche. Philadelphia haben sie ja. Ja. Käthe, Berlin, Lichtenberg. Ja. Warst du schon mal in Amerika? Ja, ich war vor 2 Jahren da und habe jetzt echte Entzugserscheinungen. Du hast Entzugserscheinungen, weil dir so sehr fehlt? Ja. Oder musst du bloß den Fernseher anmachen? Wie? Du musst doch nur den Fernseher anmachen. Nee, aber ist doch nicht das echte Amerika. Ach Mann, Käthe, darf ich dich mal unterbrechen? Mir fällt ja was ein. Böse Blicke vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Durch 4 Glasscheiben rüber. Der halbautomatische Anrufbeantworter. Das ist ein junger, gutwilliger Mensch, der eine Bandmaschine und eine Telefonleitung hat, in die er beide zusammen einen Knoten reingemacht hat, sodass sie miteinander verbunden sind. Sitzt da, ist bereit, seinen Dienst aufzunehmen und von euch Statements zu Amerika in Empfang zu nehmen. Die werden dann auf Band aufgenommen, zusammengeschnitten und am Anfang der nächsten Sendung abgesendet. Das betrifft dann hauptsächlich all die Leute, die jetzt hier bei den Telefonleitungen nicht durchkommen. Die können dann da anrufen und können da kurz was zum Thema sagen, was ihnen auf dem Herzen liegt. und sich selbst dann nächste Woche im Radio hören. 721 39 32 ist die Telefonnummer. 721 39 32 in Potsdam mit der Vorwahl 0331. 721 39 32, der halbautomatische Anrufbeantworter. Käthe, wir können weiterreden. Ja. Ich bin froh, dass ich mal durchgekommen bin. Ich habe jetzt nicht ein neues Telefon, so mit dü-dü-dü-dü-dü-dü. Und dann hätte ganz super. Das ist klasse, war mit Wahlwiederholung. Mhm. Da drum muss man immer dann zack, zack, zack, zack, zack draufdrücken und irgendwann ist man durch. Ja, früher hat mir ja die Fingerbund gewühlt. Ah ja, gewühlt, gewählt. Und aber dann telefoniert der Penner da am Radio so lange und dann hängt man trotzdem ewig in der Warteschleife, wa? Naja. Das ist auch böse. Naja, war ja interessant. Stimmt. Ja. Ja. Hast du denn einen Süßen? Wie? Hast du denn einen Süßen? Nee, leider nicht. Ach so, aber dann hat es... Heiratsvermittlung hier? Nee, so, wollen wir? Wie? Wollen wir? Können wir machen? Ach, lass mal, ich suche mir so einen. Ja? Ja. Aber hast du schon denn, wenn man gerade keinen hat, dann hat man ja oft mehrere gehabt oder hat mehrere oder so. Ja, ja. Keinen richtig, aber mehrere so. Wie sehen die untenrum aus? Boxershorts-mäßig? Hm? Naja, Boxershorts sind schon geil. Naja, kommt schon immer noch ein bisschen doof den Kerl auf an, der drinnen steckt. Würde ich an der Stelle doch einwenden wollen. Ich wollte nur fragen, sind denn Boxershorts jetzt schon verbreitet unter deiner männlichen Bekanntschaft? Ja. Ja? Ja. Viele? Ich stehe darauf. Ach, du stehst da drauf, weil du Amerika-Freak bist. Ist das ein Amerika-Ding? Ich weiß nicht. Ich dachte, also meine erste Begegnung mit Boxershorts war, glaube ich, auch im Fernseher. Und sagen wir mal, vielleicht Robert Redford. Ja. Der schon ganz gut kam, der auch ohne Boxershorts ganz gut gekommen wäre und wahrscheinlich auch Creeperwindeln hätte tragen können. Naja, ich muss sagen, also ich hatte ja in Amerika auch einen Prinz, was? Ja? Und der hat, war also der Erste, der so richtig Boxershorts durchgezogen hat. Na siehst du, ist doch offensichtlich eine Ami-Nummer. Kennst du Ren und Stimpy? Wen? Ren und Stimpy? Nee, kenn ich nicht. Wer ist das? So Comicfiguren. Ach, nee, kenn ich nicht. So ein dicker Kater und so ein dünner Chihuahua. Mhm. Ist todlustig. Und er hat halt Boxershorts mit den Comicfiguren drauf. So. Ach so, ja. Dann habt ihr dann aber beide viel Spaß gehabt abends, wenn aber er die super. Hose runtergelassen hat, wa? Ja, wenn es da langweilig wurde, haben wir Comics gelesen, wa? Auf seinem Schlüpfer. Was fehlt dir denn jetzt so an Amerika? Na, ich hab da gearbeitet. Was hast du da gemacht? Ich hab ein Praktikum gemacht, ich studiere Psychologie und da habe ich geistig Behinderte betreut. Ach so. Und wo? Wie? Wo? San Francisco. Ach, das ist aber eine nette Stadt, da, oder? Das ist eine nette Stadt. Ja? Und das ist doch was, was dir gefallen hat, oder? Ja. Freue ich mich jetzt nicht. Das stimmt schon, klar. Nur man muss irgendwie gut zu Fuß sein, wenn man mal so eine Seitenstraße hoch will, wa? Ja, ich habe Hate Street gewohnt und ich musste, wenn ich mein Auto zu meinem Auto wollte, musste ich doch etwas climben, ja. Mensch, siehst du, da hast du gefehlt. Jetzt, als Jerry Garcia gestorben ist, haben sie sich da alle versammelt. Hate Street? Ja, na klar. Ecke Ashbury. Und waren traurig gemeinsam. Naja, der alte Hardcore-Kern, ne? Klar. Ja. Ja, nee, das vermisse ich. Also, ach nee. Wie lange warst du da? Ein halbes Jahr ungefähr. Halbes Jahr. Das ist ja nicht schlecht. Und was machst du, wenn du jetzt so richtig so einen Amerika-Sehnsuchtsanfall hebst? Telefoniere ich. Ja? Ja. Also wenn es mich packen... Ich muss meine Telefonrechnung hoch. Wenn es mich packen würde, würde ich mir einen ganz schlechten Kaffee kochen, glaube ich. Und wüsste, ich bin irgendwo da. Das ist pervers. Hast du so einen Teebeutel-Kaffee gehabt? Na, Teebeutel, Tee ist dunkel da hier. Nee, so ein, da gibt's Kaffee im Teebeutel. Ach so, nee, so hat er nicht gehabt. Nee, das ist pervers. Nee. Und wisst ihr, was noch pervers ist? Na? Die machen alles mit Zimt. Stimmt. Wow, das schmeckt doch alles wie Milchreis da. Ja. Ob du nun Cornflakes isst oder Kaugummis oder dir die Zähne putzt, schmeckt alles nach Zimt. Ja, das hat mich auch sehr erstaunt. Ja, das fand ich auch irgendwie pervers. Aber essen kann man da in San Francisco prima, wa, oder? Ja, so Fisch und so. Ja, ist im Grunde wie zu Hause. Man kann schön zum Japaner gehen, man kann schön zum Chinesen gehen, man kann schön Französisch essen. Man merkt ja nicht, dass man in Amerika ist. Nee, und das was das Essen betrifft, sehr wohltuend. Ich muss sagen, so McDonald's oder so war ich nicht einmal. Ach so, nee, doch, das habe ich auch genossen. Das war aber auch prima. Ach, weil die haben ja so viele, das ist ja das Blöde. Hier gibt's ja immer nur McDonald's und Burger King. Und da haben die so viel verschiedene, das ist echt total nett. Na, manche sind doch richtig gut. Fand ich prima. Kentucky Fried Chicken und Taco Bell und Pizza Hut und Dairy Queen. Hast du den Magen umgebracht, wa? Nee, da gibt's doch prima Salatbars. Da kann man, sagt man einfach, da gibt's immer so Menüs, kann man so viel essen, wie man will. Hm. Und dann geht man zu fünf drin und tauscht den Teller. Und dann kommt man echt prima billig weg. Das ist natürlich klasse, ja. Siehst du? Clever musst du sein und zu fünft. Naja, zu fünft. Wann jetzt das nächste Mal nach Amerika? Oh ja, wenn ich Studium fertig habe. Das dauert auch noch ein Weilchen, oder? Oh, ich habe jetzt noch zwei Prüfungen, deswegen habe ich jetzt ein ganz schlechtes Gewissen. Eigentlich wollte ich jetzt ein bisschen lernen, ne? Was mache ich? Plausche mit dir. Ah, das ist natürlich bitter. Oh, ja. Und dann will ich wieder rüber. Ich will ja möglichst wieder arbeiten drüben. Ja. Da muss man ja noch Student sein. Ansonsten ist es ein bisschen hart, so mit Job kriegen und so. Mhm. Ohne Green Card. Oder man muss ihn heiraten. Was sich ja anbietet, wenn man gerade auch keinen Süßen hat. Warum soll man da nicht einen süßen Ami nehmen mit Zimtgeschmack? Ja, naja, muss man sehen. Gut. Muss mal sehen, was sich anbietet, wenn man da ist. Ja, okay. Dann danke ich dir sehr für den Anruf und würde dir so gerne Musik widmen. Mach mal. Warte mal, ich muss jetzt mal gleich nochmal genau kicken, weil ich hab die mir in Amerika man, sagst du Amerika? Sagst du politisch korrekt Vereinigte Staaten oder sagst du cool, wie du bist, Staaten? Ich sag eigentlich Amiland. Amiland ist auch okay. Ich sag immer gerne Amerika, weil das ist, glaube ich, eher ein bisschen old-fashioned und erinnert mich immer so an den Onkel aus Amerika. Also die Tante mit dem Klavier aus Massachusetts. Oder so, klar. Oder Huckleberry Finn. Oder Kafka. Hast du Kafka mal gelesen? Amerika, das ist auch prima. Nee. Karl Rossmann, totaler Loser. Ja, wohnt in New York beim reichen Onkel im Zimmer und darf nicht auf den Balkon und muss immer heimlich mal auf den Balkon gehen und runterkicken. Und dann fliegt er raus und dann war er in New York und kennt eh eine Straße. Klasse, wa? Mhm. So ist Amerika. Naja. Ah, wenn man Kafka ist. Was hast denn du, wie bist denn du gefahren? Wo warst denn du? Oder wo hat es dir nicht gefallen? Fragt man so. Überall. Das ist ätzend, wa? Überall war ich hier. Na, dann diese ganzen Käfer, die nehmen wir doch total auf den Keks, oder? Memphis, Nashville, wie die alle heißen, El Paso. Da ist doch Dallas, ist nix los. Total nix los. Los Angeles, ein Flop. Los Angeles ist im Grunde wie ein Nordseebad ohne Seebrücke, aber mit Autobahnanbindung. Ja, Moloch, da ist null. Und dann laufst du hoch zum Chinese Theater, kickst dir die ganzen Hand- und Fußabdrücke an. Ich habe mich ja so gefreut, Marilyn und Gary Cooper gefunden zu haben. Das war prima. Und dann denkst du, na, den kennst du doch. Sind das nicht die Fingerabdrücke von John Wayne? Und kickst genauer hin und siehst dir die Füße an und hast so ein Bild von John Wayne, der alte Kempe, einen Riese, einen Mann, wie er sein muss. Und dann hat er Schuhgröße 36. Echt, mit Krebsohlen, wa? Total deprimierend. Echt Kinderfüße. Dass der nicht pausenlos umgefallen ist in seinem Film, hat mich total gewundert. Ja. Und jetzt kommt die Musik für dich. Alles Zero, klar. Zero Mostel heißt der. Songs My Mother Never Sang heißt die Platte. Und das ist God Bless Everything in the USA. Darum eine Musik für dich, ja? Okay. Okay, tschüss. Ciao. Born in the USA, the same as many others, just like my dad and mother were. My sister and my brother were. I love every inch of it. There is not a day that I don't remember to say. God bless Pennsylvania, North and South Dakota, East and West Virginia, and good old Idaho. See that the morning dew sets on Vermont and Massachusetts. God bless Minnesota, Michigan, and Texas, New York and Nebraska, and old New Mexico. Other states to be blessed are Maine and Mississippi, and those in the West where cowboys holler yippee. I was born one Monday morning, good old Iowa, but God bless every state in the USA. Bless New Hampshire and New Jersey, Alabama and Connecticut. Bless Montana, Indiana, Louisiana, also Tennessee. Bless Kentucky and Ohio, Colorado, dear old Delaware. Though it's not a state you gotta, bless the District of Columbia. Now Alaska and Hawaii make it 50. Maybe Puerto Rico will make it 51. Other states, large and small, large and numerous to mention, but please give them all the best of your attention. I've never been in Florida or California, but God bless, God bless, God bless everybody. every state in the USA. USA. Na Kinder, das ist doch Patriotismus, wa? Wäre das vorstellbar, so ein Lied, was sich auf alle Bundesländer unserer wunderbaren neuen deutschen Republik beziehen würde? Kaum, kaum, kaum, kaum. Mensch, habe ich ganz vergessen. Dieses Lied wollte ich außerdem meinem leider extrem Amerika-fixierten, leider viel zu früh verstorbenen Kollegen Barry Graves im Nachhinein nochmal widmen. Ich hätte mich ja nicht getraut, diese Sendung hier heute zu machen, wenn er jetzt zuhören würde. Wobei, jetzt hört er möglicherweise, hört er auch zu und ärgert sich vielleicht ein bisschen die Platze, wie schlecht hier hin und wieder nur, lieber Barry, über Amerika geredet wird. In einer ganz großartigen Kollegen und Radiolegenden, wenngleich ich ihm nicht immer zustimmen konnte in allen Sendungen. Das musste ich, glaube ich, auch mal sagen, weil man merkt an so einen Leuten auch irgendwie immer, wie scheißschnell so diese blöde Medienwelt ist. War, glaube ich, einer der ganz Großen, die Radio so in Berlin und hier Umgebung irgendwie hatte. Und jetzt sagt keiner mehr einmal den Namen Barry Graves. Musste ich ihn sagen, Barry Graves. So, und jetzt telefonieren wir hier. Hallo, wer bist denn du? Tag, Susanne. Nein, mit Susanne ohne E. Susanne? Ja. Hat es dann hinten nicht mehr erreicht. Susanne, darf ich dich nochmal unterbrechen? Ja, mach. Ja, der halbautomatische Anrufbeantworter tobt wiederum. Andererseits hat er auch ein Recht drum zu toben. Das ist natürlich ein bisschen enttäuschend, wenn die Spielregeln so schnell vergessen werden. Kaum macht man mal in einem Vierteljahr keine Sendung, schon wie es keiner mehr, weil ein halbautomatischer Anrufbeantworter ist. Das zeugt auch von der Schnelligkeit dieser Medienwelt, in der wir hier leben. Der ist jedenfalls ganz traurig, weil er offensichtlich nicht angerufen wird. Also wer hier nicht durchkommt und es gibt Anlass, hier nicht durchzukommen, der könnte sich doch dann gleich an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Der hat die 721-3932 und könnte da wichtige, aussagekräftige, bildstarke, hochinteressante Ansagen zu Amerika machen, relativ kurz fassen. Wer sich nicht kurz fasst, wird kurz geschnitten und die ganze Geschichte läuft dann am Anfang der nächsten Sendung und ist hier dann mithin im Radio zu hören. So, Susanne. Erstmal möchte ich dir sagen, dass deine Frisur toll aussieht. Ja, dankeschön. Da müssen wir jetzt aber ganz schnell weg von. Wieso? Und weil meine mit Boxershorts fand ich interessanter. Naja, die weniger, da kann ich nicht so mitreden. Ja, nee, die sind so häufig, also die sind jetzt auch nicht so direkt zu besichtigen. Insofern ist die Frisur schon öffentlichkeitswirksamer, da hast du recht. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Warum ist ein Amerika ein Frauenthema? Weiß ich nicht. Bisher haben nur Frauen angerufen. Andererseits bist du, glaube ich, auch die Dritte erst, mit der ich mich überhaupt unterhalte. Tja. Tja, Susa, wie alt bist denn du? 1966 oder 67. Geboren? Nee, alt. Warum willst du das unbedingt wissen? Nur so, dass man ungefähre Vorstellung also, hat. Ich glaube, sagen wir mal, wer 1940 geboren ist, hat ein anderes Verhältnis zu Amerika als jemand, der 1968 geboren ist. Oder ja, 1978. Ja. Ja? Du hast eher ein 1978er Verhältnis zu Amerika. Ja. Habe ich ungefähr fast richtig erraten, wa? Ja, ungefähr fast ganz genau richtig. Ganz genau? Mhm. Oh, Kinder. Hier ist echt ein Frauenstimmenkenner am Werke. Du warst dann aber noch nicht in Amerika, nehme ich mal an. Und willst aber unbedingt mal hin? Ja, nach Amerika schon, aber nicht das, was du meinst. Eher nach Südamerika? Nein, eher noch weiter nördlich. Nach Kanada? Richtig. Warum nach Kanada? Da ist ja nur ja nicht mehr. Da sind ja nur noch Wasserfälle, Wälder und hin und wieder mal vielleicht ein Gletscher, wenn man Glück hat. Und ganz tolle Typen. Tolle Typen, echt? Der Kanadier ist ein toller Typ? Ja. Woher kennst du denn den Kanadier? Aus Paris. Ja, da hat es ja auch massenhaft Kanadier. Aber da verstellen die sich vielleicht auch, weil sie denken, sind in good old Europe und da muss man sich anders benehmen als vielleicht in Kanada, wo man mit seinem Holzfällerhemd und einem Beilchen unterm Arm rumlaufen kann. Du, die haben wir kennengelernt, das war auf dem Bahnhof. Wir haben zusammen vorm Bahnhof genächtigt und ich schätze mal, dass sie sich da nicht unbedingt so verstellt haben. Ah, das stimmt. So, dass jetzt ein junger Blondschopf in dir die Liebe zu Kanada geweckt hat. Nee, der war dunkelhaarig. Dunkelschopf, die Liebe zu Kanada geweckt hat. Also ich habe mich auch vorher schon irgendwo, weil die Landschaft, die ist also irgendwie faszinierend. Aber du bist ja schon sicher, dass du jetzt, sagen wir mal, die Objekte deiner Liebe nicht verwechselst? Nein, außerdem liebst du es sowieso nicht. Nee, ich meine jetzt nicht Liebe unmittelbar als Liebe, heiraten, Kinder kriegen, bis der Tod euch scheidet, sondern so als Liebe, so als Oberbegriff, wie, sagen wir mal, Liebe zur Arbeit. Nein. Ja, Arbeit ist ja auch nichts, was man direkt heiraten wollte. Naja, und was man auch nicht unbedingt lieben kann, oder? Ja, wenn man die Arbeit liebt, dann liebt man sie. Ja, das stimmt, aber wenn man sie nicht liebt, dann liebt man sie. Ja, aber man liebt sie doch anders als, sagen wir mal, dunkelhaarige, nette, sympathische Kanadier. Schätze ich mal. Oder? Ja, ja. Ja? Aber jetzt mal wieder zu USA. Ja. Also, als ich 14 war, ich wollte unbedingt hin. Weil irgendwo mich das total fasziniert hat, die ganzen Grand Canyon und sowas, wo man da alles so gehört hat. Ja. Und dann hat man halt immer mehr über Amerika gehört und nur irgendwo. Naja, also so toll, wie sie es immer tun, sonst ja nur weiß Gott nicht. Das stimmt, das muss ich aber anfühlen. Ich habe vorhin gesagt, dass viel nichts ist und noch mehr dazwischen gewissermaßen. Aber diese dazwischen ist schon großartig, weil das ist oft viel, viel Natur. Und da sieht man, das war so eine komische Erfahrung, wenn man dann über diese Highways fährt, dann ist der Wald, der so an der Seite ist, da ist dann ja kein Wald mehr, sondern der liegt echt so hingeschleudert wie eine olle Decke und bedeckt die gute Mutter Erde. Das hat mich sehr beeindruckt. Und Grand Canyon ist natürlich auch schon, denkt man doch, so groß wie der tief ist, möchtest du ja nochmal werden. Was mir leider nicht vergönnt ist, ja. Sein wird. Ich wollte mal, also so, als ich etwas jünger war, wollte ich irgendwie mal nach Amerika auswandern. Aber für Amerika ist für dich Natur? Ja, irgendwo schon. Und nicht so die tollen Städte, geile Musik und sagen wir mal... Auch ein bisschen, die Großstädte interessieren mich auch. Männer wie Kevin Costner. Nö, weniger. Also die Stars, die sind mir so scheißegal. Ach, hast du so ja kein Ami-Idol? Nö, eigentlich nicht. Oh, das ist aber auch nicht normal. Also einen Amerikaner muss man doch in seinem Herzen tragen, wenn man in der heutigen Zeit bestehen will. Und ich meine, da gibt's ja schon sehr unterschiedliche Angebote. Was? Michael Jackson? Prince? Nein, du brauchst mir damit gar nicht kommen. Johnny Depp? Ich stehe jetzt mehr auf deutsche Musik. Kurt Cobain? Jimi Hendrix, der in meinem Herzen wohnt? Gleich direkt neben Gary Cooper und Ingrid Bergmann, die aber auch nicht direkt aus Amerika kommt. Mein absoluter Lieblingsstar, das ist jetzt seit neuestem, seitdem die CD raus ist, Fanny Van Dunn. Ach, der ist, also ich habe die CD, ja? Wirklich die beste, die ich habe. Sie ist so geile Musik. Ich hoffe, er kann das hören. Ich glaube, das wird ihm sehr schmeicheln, dass er in deinem Herzen den Platz einnimmt, den Jimi Hendrix und Gary Cooper zusammen bei mir einnehmen. Eigentlich willst du ja nicht nach Amerika, wolltest eigentlich auch ja nicht richtig nach Amerika und wirst du nie nach Amerika fahren, weil es dich nach Kanada zieht. Nächstes Jahr will ich nach Amerika, weil ich kenne einige dort, habe ein paar Brieffreunde und so und da wollen wir nächstes Jahr mit meiner Schwester und meiner Freundin die dort besuchen. Ja. Und hast du so eine, sagen wir mal, eine ganz konkrete Erwartung, was gewissermaßen der Amerikaner dir bieten muss, dass du nicht enttäuscht sein wirst? Nö, eigentlich nicht. Vom Amerikaner sowieso nicht. Und dadurch, weil ich auch schon einige kennengelernt habe, so. Naja, sprich nicht so schlecht vom Amerikaner. Der lässt sich schon eine Menge einfallen. Der baut schöne, hohe Häuser. Aha. Klasse, klasse Autos. Gibt, wie gesagt, Highways zur Adoption frei und hat auch teilweise prima Musik. Apropos Autos, hast du dir eins gemietet oder bist du da also so Gebrauchtwagen? Nee, ich hatte ja Glück gehabt, weil mein Bruder jetzt irgendwie da für ein Jahr wohnt und dann hatte der ein Auto. Ach so, ja, dann konnte ich quasi ein fremdes Auto zu Schrott fahren. Ja, aber wir überlegen uns nämlich, mieten wir uns ein Auto oder machen wir so... Also da darfst du mich nicht fragen. Ich bin da auch extrem unpraktisch veranlagt. Ja. Ja? Und sagen wir mal, die restriktiven Gesetze, die da herrschen, haben mir zum Beispiel auch nicht leichter gemacht, so eine einfache, also zumindest hier einfache Verrichtung wie, ich hätte gerne ein Bier, da zu bewältigen. Hast du dort mal welches getrunken? Ich habe hin und wieder versucht, ein Bier zu trinken, was nicht so leicht ist. Wie bitte? Schmeckt es dort? Sagen wir mal, das ist ein Getränk wie viele andere und ein Getränk, was weniger wie Bier ist. Ja, das schmeckt da anders. Ja, ja. Aber das, wenn es heiß ist, ist schon toll. Selbst so eine, sagen wir mal, Schandtat, wie man lässt ein paar Eiswürfel ins Glas gleiten, ist da durchaus vorstellbar und macht Sinn da. Wofür man hier ausgebuht würde. Ansonsten ist es ziemlich schwierig. Wir sind dann nachts irgendwo angekommen in so irgendeinem Kaff und sind dann da, dachten, haben dann ein Motel gefunden und dachten, wir sollten uns vielleicht einfach zur Beruhigung und als Belohnung für die Strapazen des Tages vielleicht eine kleine Flasche Bier kaufen. Dann sind wir da auf und ab gefahren und haben irgendwie eine kleine Flasche Bierladen gesucht und sind dann zweimal die Straße runtergefahren. Das war irgendwie alles völlig dunkel und auf immer totaler Alarm hinter uns. Der Ami-Polizist, der hält's ja mit Effekten. Die haben wunderbare, super tolle Lichtorgeln oben auf ihren Autos drauf, die mir sehr gefallen haben. Dann macht er also Alarm, gibt ihr, bedeutet ihr, dass du vielleicht rechts ranfahren sollst und stehen bleiben? Und dann wartet er erstmal im Auto, 2 Minuten ungefähr, und beobachtet von hinten, weil er Schiss hat, dass man eine Waffe haben könnte. Und vorne sitzt man selber und hat Schiss, weil man weiß, der hat eine Waffe. Jedenfalls ist erstmal 2 Minuten, sagen wir mal 2-3 Minuten Waffenstillstand und Ruhe. Und dann kommt der Hans vorsichtig ran, bunt behängt mit Schlüsselbund, Handschellen, Schlagstock, Taschenlampe, Pistole und noch irgendwelchen undefinierbaren anderen Gegenständen, umkreist vorsichtig dich blendend das Auto. Man selber sitzt drin, weiß, man sollte sich jetzt nicht bewegen, weil jede Bewegung, selbst leichtes Lächeln, missverstanden werden könnte als Griff zur Pistole. Kommt dann näher ran, fragt, was machen Sie denn hier? Und dann sagt man, naja, wir sind hier gerade angekommen, wir kommen irgendwie wie aus Deutschland und würde ganz gerne ein Bier trinken. Da weiten sich die Augen dieses wunderbaren Polizisten. Er freut sich, dass man aus Deutschland kommt, hat selbst eine zu erzählen. Deutschland kennen sie alle, waren alle mal irgendwann in Heidelberg als GI stationiert und sagt dann, Bier? Hier aber nicht. It's a dry city. Wer ein Bier trinken will, muss an die Landesgrenze fahren. Da ist man dann doch schwer enttäuscht von Amerika. So viel Wind um nix. Also bleibt bei Coca-Cola. Ja, und gerade an den Tankstellen kann man sich oft nachfüllen. Man bezahlt einmal und kann dann 5-mal mit seinem Becherchen zum Cola-Automaten gehen. Kannst du mir mal sagen, warum alle Ausländer unbedingt nach Heidelberg strömen, wenn die nach Deutschland wollen? Weil du jetzt gerade Heidelberg erwähnt hast? Naja, weil, sagen wir mal, der gemeine Amerikaner war, wenn er in Deutschland war, in Heidelberg. Und sagen wir mal, die hohe Schule war dann noch in München, Bier trinken, weil man das ja in Amerika so schwer offensichtlich kann. Von daher hat sich da, glaube ich, die kulturelle Tradition, dann erzählen die das ihren Kindern und ihren Enkeln weiter, Deutschland ist Heidelberg und ist München, und dann sind die alle da gewesen. Und selbst wer nicht da war und ein bisschen lügt, sagt, weißt, wenn er sagt, er war in Deutschland, dann müsste er schon sagen, Heidelberg, Frankfurt, Stuttgart stationiert. Aha. Ja, bloß weil die Kanadier, die wir da getroffen haben, erstmal ist ja Kanadier. Siehst du, das hat sich bis Kanada rumgesprochen wahrscheinlich. Nee, aber da ist ja keine Wehrpflicht und so, also waren die unter Garantie keine Soldaten und so was da. Ja, selbst hier habe ich neulich irgendwo gelesen, Copland, der Generation X erfunden hat, ja, der ist irgendwo in Kanadier in Baden-Baden geboren, weil sein Vati da stationiert war. Der, ich nehme an, der hat auch ein gestörtes Verhältnis zu Deutschland. Der denkt, Baden-Baden ist The German City. Ich danke dir für deinen Anruf. Hm? Tschüss. War ja einsilbig. Ich war dafür aber vielsilbig. Tach, wer bist denn du? Ja, hi, ist Astrid. Astrid, ist echt Amerikas ein Frauenthema. Ja. Warum? Naja, du hast ja doch nicht mit so viel gesprochen, ne? Naja, aber dafür nur mit. Nur mit Frauen, ja. Ja, nicht mit vielen, aber dann nur ausschließlich. Ja, naja, kann man ja nicht ändern. Nö, ist ja auch okay. Ja, also es gibt auch Jungs, die auch Amerika-Freaks sind. Kenne ich auch ein paar, aber... Aber die sind zu schüchtern zum Telefonieren. Ja, vielleicht kennen sie ja Fritz und Kuttner nicht. Ach, meinst du, wer als Junge schon mal in Amerika war? Ja, also ich kenne da jemanden, der da schon mal in Amerika war. Und der ist auch ganz begeistert. Und wir sitzen da mal zusammen und erzählen über Amerika. Der ist jetzt aber begeistert von Amerika und nicht von dieser Sendung? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob der Kuttner... Also wenn ich ihm einen Ratschlag geben dürfte und er die Wahl hätte zwischen Amerika und der Sendung, würde ich ihm immer die Sendung empfehlen. Na, ich werde es ihm weiter sagen. Ja? Na, die logisch. Ist praktisch und herzensbildend. Na, logisch. So, Astrid. Ja. Du warst schon mal in Amerika. Ja, ich bin gerade wiedergekommen. Und du kennst so ja jemanden, der in Amerika war. Ja. Einen Jungen, mit dem sich prima darüber unterhalten lässt. Genau. Wenn ihr euch jetzt trefft, worüber redet ihr dann, wenn ihr über Amerika redet? Na, es ist... Trefft ihr euch manchmal richtig extra zum über Amerika reden? Na, so ist nur nicht, aber... Wir gehen halt in eine Klasse und wenn man dann da irgendwelche Erfahrungen austauscht, dann kommt es meistens, ja, naja, und Amerika war es dann so und so gewesen. Also, und in der Regel besser, schlechter oder bloß anders? Meistens besser und manchmal einfach auch mal anders. Ach, nenn mal so klassische Punkte, wo es unbedingt besser ist. Also es ist zum Beispiel, was heißt besser, aber es ist einfach faszinierend, dass alles on sale ist in Amerika. Es gibt also ein Sale für jede Gelegenheit, das finde ich ziemlich witzig. Also jetzt, wenn man ins Kaufhaus geht oder... Selbst bei McDonald's oder Burger King. Also im Grunde ist Amerika die Erfüllung und Inkarnation einer schnäppchenjagenden Hausfrau, deutschen Hausfrau. Sozusagen. Also prima. Nicht unbedingt, aber wenn man halt mal einkaufen geht, also ist halt überall, kriegt man es auch billig. Dann will man schon Schnäppchen machen. Genau. Und wenn man einkaufen geht und schon ein Schnäppchen machen will, dann sollte man gleich nach Amerika fahren. Nicht unbedingt. Und nicht hier den Sommerschussverkauf abwarten. Naja, der ist ja nur 2 Wochen. Was so enttäuschend ist. Naja, man ist halt für eine schnäppchenbewusste junge Frau. Ja. Ach, und da sitzt du dann da mit deinem Klassenkameraden und ihr freut euch darüber, welche prima Schnäppchen sich in Amerika machen lassen. Natürlich nicht, Kuttner. Ist halt jetzt nur so im Allgemeinen. Also zum Beispiel, ich weiß auch nicht, aber einfach, er war halt in Montana gewesen. Einkaufen? Nein, nicht einkaufen. Und du warst woanders einkaufen. Nein, aber einfach so halt, man er hat ja auch ganz anders gelebt als ich da drüben. Also einfach, weil er hat halt in so einem eher Dorf gewohnt und ich habe halt in New York gewohnt und von daher gibt es ja auch schon so verschiedene Erfahrungswerte, die man gesammelt hat. Ja. Genau. Wir müssen mal jetzt noch ein bisschen Amerika preisen, nicht, dass jetzt, sagen wir mal, so ein düsteres Bild von Amerika gezeichnet wird und vielleicht der Dollar noch weiter fällt. Trotzdem das ja im Sinne des Schnäppchenmachers wäre. Genau. Ja? Ja. Vielleicht sollten wir doch lieber ein düsteres Bild zeichnen. Ja, na, ich weiß. Wobei ja, man jetzt halt nicht weiß, ob das nur den Dollar in die Höhe treibt oder runtertreibt. Na, also diese Bewegungen sind gewesen, ja... Wo er ziemlich niedrig war und jetzt geht er wieder hoch, also insofern ist es mir auch egal. Also er wird wieder runterfallen, wenn ich dann wieder rüberfahre. Ah ja, also wenn du nicht da bist, soll er ruhig hochgehen, soll genau. Sich die amerikanische Wirtschaft ein bisschen erholen. Genau. Ja, um dann wieder einen saisonbedingten Schwächeanfall... Wäre doch nicht schlecht, oder? Ja. Ja. Was hast du denn schön eingekauft in Amerika? Ich würde mal sagen, wenn man dann, also ich war jetzt ein Jahr drüben gewesen, wenn man da halt irgendwie drüben ist, dann ist es doch so, dann kauft man gar nicht mehr so viel. Dann ist es halt auch wie Leben. Und ich meine, hier zu Hause gehe ich ja auch nicht nur einkaufen, wenn ich jetzt wieder hier bin und so. Es ist halt, man geht einkaufen, wenn man was braucht oder wenn man mal so ist. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt von morgens bis abends in irgendwelchen Malls gestanden habe. Und da irgendwie die Läden leer gekauft habe. Wobei, was ich ja irgendwie prima fand, dass man, sagen wir mal, nachts um 3 immer noch irgendein Walmart findet das und dann da rumschlägt. Ja, auch. Also, ist auch eine totale Umstellung. So, man, sonntags man kocht und dann sagt man sich, ach, das könnte ich jetzt noch gebrauchen. Ja, blöd, muss man bis Montag warten, so ungefähr. Wie lange warst du da? Ja. Also, was mir aber auch ein Rätsel geblieben ist, aber auch zum Beispiel im Walmart. Man geht da rein, ist der Einzige, aber 12 Leute packen. Ein, aus, schichten die Regale um. Da gibt's immer was. Und überlegen, wovon werden die bezahlt? Doch nicht davon, dass ich mir jetzt da eine Zahnpasta zum Schnäppchenpreis kaufe. Na, ist ja, wir sehen nicht, aber ist ja auch so, dass dann in den Hauptbetriebszeiten dann am Tag ja auch mehr los ist. Ach so, dann war ich immer zu den falschen Zeiten da. Na, ist ja auch so, ich meine, denen ist es ja egal. Die entlassen ja auch viel und von daher, also werden die das schon irgendwie. Also es ist im Prinzip ist es schon faszinierend, dass die Leute da nicht pleite gehen. Also mit diesen ganzen Sales und Refills und was es alles gibt. Das hat mich auch sehr erstaunt, dass sie nicht pleite gehen. Ja, und mich hat auch sehr erstaunt, wo das alles herkommen mag. Ja, ich bin nie an so Städten vorbeigekommen, wo was hergestellt wurde. Faszinierend. Na, also, ja? Na, also Mary, also hier jetzt Baltimore ist also auch eine Stadt, wo viel hergestellt wird. Also gibt es viele Fabriken und so. Ah ja. Und dann hier New Jersey ist ja auch das totale Fabriken. Start eigentlich. Ach so, dann haben die das aber doch ganz gut versteckt. Ja, irgendwie schon. Weil ich bin, hab ja prima von Osten nach Westen die Südkurve genommen, zack, da rumgeschleudert, aber nirgendwo mal eine ordentliche Fabrik, wie sie sich hören würde, hier sehen. Na, du bist... Sondern eher immer Schnäppchen. Du bist ja so im Süden lang gefahren nach Westen, ne? Hm, ja, richtig. Der Süden soll ja auch total ruhig und langweilig sein. Also wenn man jetzt an der Ostküste so wohnt, mehr im Norden, die machen sich alle lustig da drüben. Also über so, ja, na, wer da unten wohnt, der kann ja nichts wissen, so ungefähr. Ja, die machen sich aber sowieso immer alle über alle lustig. Ja, das und außerdem haben sie auch immer ein sehr distanziertes Verhältnis zueinander. Die sehen irgendwie, das ist ja ein fremdes Autoschild und fragen gleich, woher man kommt. Naja. Als ob man Ausländer war. Hm. Und findet dann ja nicht aufregend, dass man Ausländer ist, sondern findet viel aufregender, dass man aus Pennsylvania kommt. Und so weit die fahren ist nach New Mexico. Das ist dann die eigentliche Reise. Na, ich meine, man ist ja auch... Die Relationen sind ja auch ganz anders, sag ich mal. Also ich meine, wenn wir jetzt, wie gesagt, man fährt aus Berlin raus und ist in Leipzig, nur danach ist das Land auch schon zu Ende. Und ich meine, da drüben... Was seinen Beruhigendes hat, dadurch ist es relativ überschaubar. Ja, aber ist auch so, ich finde es also auch faszinierend, dass sich Leute halt ins Auto setzen und sagen, ja, kein Problem, ich fahre dich halt oder komm, lass uns irgendwo hinfahren, dann setz dich ins Auto und fahren für 3 Stunden oder so. Und das ist für die kein Thema. Das finde ich absolut faszinierend, wenn man jetzt hier fährt, dann ja, oh, Benzin ist so teuer und bla bla und da drüben setzt man sich einfach rein und dann auch lass uns mal ein schönes Wochenende haben und dann hat man eigentlich auch viel mehr Spaß dran, weil es auch viel unbekümmerter irgendwie ist. Das stimmt, im Grunde hätte man ja auch noch Flaschen mitnehmen müssen. Benzin ist ja so unverschämt billig, dass es jeden Ökologen wahrscheinlich Schweißperlen der Wut auf die Stirn treiben würde. Glaube ich auch. So, Mann, jetzt haben wir ja schon wieder... jetzt auch den konsumziellen Aspekt von Amerika abgehandelt. Also im auf prima Shoppingland. Ja. Ja? Überall große Walmarts, wo man sich durchaus, selbst wenn man ja nicht in Kalifornien ist, Hollywood-Schaukeln kaufen kann. Und Zahnpasta. Und eine Farbberatung mitmachen. Hast du dir was besonders Schönes mitgebracht aus Amerika? Also, konsummäßig weniger. Also ich hatte schon, was heißt man, ich meine, wenn man dort nie erlebt, dann kauft man ja auch eigentlich viel ein, was man so täglich gebraucht. Und ich hatte echt Glück, dass da die nette Stewardess oder Eincheck-Dame am Schalter mir meine drei Koffer abgenommen hat. Also und ich dann irgendwie was zuzahlen musste. Ah ja. Und von daher also weniger, aber halt viel schöner, tolle Erlebnisse und Fotos und halt Freunde dort drüben behalten. Und ich habe heute erst einen ganz wieder netten Brief gekriegt von meinem Trainer dort drüben und der war so lustig, also ich vermisse es auch dann. Was hast du da trainiert? Na, ich habe hier, spiele ja auch Eishockey und habe es da drüben auch gemacht. Ach, in der Hitze? Nicht in der Hitze, ich habe in zwei verschiedenen Bundesstaaten gelebt und in dem ersten Bundesstaat, die ersten zwei Monate, wo ich da war, habe ich es halt auch gespielt. Ah ja. Ja. Gut. Dann danke ich dir sehr für deinen Anruf. Ja. Ja? Ich hoffe, du kriegst heute noch einen männlichen Anrufer zu sprechen. Nö, hoffe ich gar nicht. Ich finde das ja prima. Mit Frauen unterhalten ist doch toll. Ja. Okay. Okay. Tschüss. Alles klar, tschüssi. Ich habe ja angekündigt, dass 11:30 die kritische Zeit ist, wo dann junge Sprechfunkhörerinnen versuchen, sich in die liegende Position zu begeben. Ich will versuchen, dazu auch die rechte Musik zu spielen, die durchaus Ami ist. Und wenn man dann so über einen Highway langrattert und nebenbei, was sie ja nicht hatten, irgendwelche Telegrafenmassen hat, dann fällt einem ja doch Leonard Cohen ein. Wer soll einem da einfallen, wa? Like a bird on the wire. Like a bird on the wire. Jetzt bedauere ich doch hier im Studio zu sitzen. Das ist total klasse Kuschelmusik. Midnight choir I have tried in my way to be free. Like a night from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. If I have been that you can just let it go by. If I have been untrue, I hope you know it was never to you. A beast with his horn, I have torn everyone who reached out for me. But I swear by this song and by all that I have done wrong, not ask for so much. And a pretty woman leaning in her darkened door, she cried to me, hey, why not ask? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Kinder, schön knallt eben. Jetzt sitzt da alle im Bett. Kann ich auch nichts dafür. Ich sag nochmal zwei Telefonnummern durch. Die erste ist die vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Da kann man, wenn man hier nicht durchkommt, da anrufen und könnte schöne Amerikasprüche oder sagen wir mal auch zur Klampfe begleitete Ami-Ballade ins Telefon singen, die dann eingeflochten würde in den Zusammenschnitt, der am Beginn der Sendung, der in der nächsten Woche zu hören ist. Und man kann auch direkt, fairerweise die Nummer, kann direkt auch hier anrufen. Wir senden ab UKW Köln 8, 90,6 Megahertz. Ja. Startzentrale bitte melden, ich schalte um. Wenn Fritz in dann... Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 74 81 11 0. Das wäre ich direkt, der halbautomatische Anrufbeantworter. Das will ich nochmal ergänzen, hat die Telefonnummer 721 39 32 in Potsdam. Und Potsdam hat die Vorwahl 0331. Wer nach Amerika anrufen will, muss eine... Oh, das wäre auch toll, jetzt nach Amerika anzurufen, fällt mir gerade ein. Kinder, habt ihr... Wenn ihr vielleicht jemanden habt, den man anrufen könnte, dann könnte... das hieße, dass ich jetzt die Telefonanlage hier bedienen müsste. Aber das würde ich vielleicht so hinkriegen, dass man hier eine Nummer wählt. Mit einem Kollegen von der Technik, das ist durchaus möglich. Dann rufen wir einfach mal in Amerika an und schrecken ihn aus dem Bett. Das ist ein prima Vorschlag, mal sehen. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ach Mensch, das ist ein Verzweifler. Hallo? Hallo, hallo? Das war ein junger Mann, der sich jetzt nicht in die Galerie junger Frauen einreihen wollte. Tag, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Hallo, ja. Jetzt bin ja echt platt, ey. Hallo? Ja, wer bist denn du? Ich bin die Frau, die versprochen hat, anzurufen. Echt? Du bist Marlene? Ja. Ich fass es ja nicht. Ich auch nicht. Hallo? Na, das ist ja toll. Ja, das ist lustig. Das ist ja der Anruf, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe. Ja, aber ja. Um 8 Uhr ist schlechte Laune. Wer? Na, ich. Warum hast du schlechte Laune? Ja, weil... Ey, da pass mal auf, ich kann auch berechtigt schlechte Laune zu haben. Du hast versprochen, dass du als Erste anrufst. Jetzt ist 11:45. Ja, ich plage mich hier anderthalb, ein und dreiviertel Stunde mit völlig unnützen Gesprächen rum. Ja, weißt du... Und weiß jetzt so gar nicht mehr, was ich sagen soll. Nee, ich auch nicht. Also, ich wollte mich ein bisschen drücken, wa? Ich habe es immer versucht und es ging nicht. Und dann wollte ich den wenigstens sagen, dass ich es versucht habe. Ja, sitzt dir da jemand im Nacken, der dir jetzt zugeredet hat oder dich gezwungen hat? Nö. Und ist nur dein Gewissen, dem du da verpflichtet bist? Ja, ich bin ganz allein. Ja, meinetwegen. Hinter mir sitzen Meerschweinchen, aber ich glaube, das hat heute nicht mehr viel zu sagen. Irgendwie funktioniert was nicht mit dem halbautomatischen Anrufbeantworter. Ach echt? Ja, ich rufe da immer an, weißt du, ich wollte irgendwie... verratet nicht, soll eine Überraschung werden? Aber der sagt immer eine Stimme, dass es irgendwie eine falsche Vorwahl ist und so. 0331 ist die Vorwahl? Ja, habe ich gesehen. Und dann 721-3932. 721. Ach Mensch, ich habe immer 72. Ach Mann, 721. Naja, 3932. Ey, na, der lauert jetzt schon da drüben. Ja. Der wartet jetzt, dass du da anrufst. Ja, naja, dann kann ich da nachher nochmal anrufen. Ja, aber plausch nicht allzu viel mit dem. Der soll mal schön das Band starten und dann Schluss machen. Und sagen, hier ist der halbautomatische Anrufbeantworter, hast du was zu sagen? Und dann sagst du was und dann ist Schluss. Ich glaube, der verwickelt die Leute oft in Gespräche und nimmt mir schön Gesprächsstoff weg. Ich hatte mir ja schon was vorgenommen. Halt dich bedeckt, wenn du mit ihm redest. Ja. Ja? Sag ja. Kurz und zu. Ja, hier ist Marlene, ich möchte mal was sagen. Und aber wenn er fragt, nachfragt irgendwie, nicht drauf eingehen. Der ist total geschwätzig. Nö. Dann sind wir ja irgendwie. Ah, jetzt sind wir hier beieinander. Ja. Ja, jetzt irgendwie müssen wir miteinander, sollten wir miteinander reden. Ja. Ich habe mich ja nur so darauf gefreut. Ja. Und weiß jetzt aber so ganz unbestimmt, weiß jetzt ja nicht warum. Ja. So, Marlene. Ich bin auch so ein bisschen, habe ich so einen Adrenalinstoß gekriegt, als ich das gehört habe und so. Und da dachte ich, jetzt muss ich wirklich mal wählen. Na, aber pass mal auf, ich bin ja nicht der Einzige. Ich wurde ja direkt schon fast auf der Straße angesprochen, ob Marlene heute wohl als Erste anruft. Echt? Naja. Das wird sehr genau zur Kenntnis genommen von der jungen Hörerschaft. Wei. Ja. Bin ich dran. Die Latte hängt jetzt hoch. Ja. Jetzt sitzen natürlich Tausende vor den Radiogeräten und denken, was wird Marlene jetzt wohl sagen? Ja, mit ihrer tollen Stimme. Uns beide unterscheidet da ja was, wenn. Na, aber nicht die tolle Stimme, die haben wir beide. Ja, aber ja. Wenn du aufgeregt bist, dann schnatterst du los und wenn ich aufgeregt bin, dann werde ich so still. Na, ich werde ja eigentlich auch, wenn ich aufgeregt bin, total still. Hm? Aber das geht ja nicht. Darum muss ich dann einfach losschnattern. Ja, du kannst es und das ist ja toll, ne? Ich bin mir nicht so sicher, dass ich es kann. Aber Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Jo. Sage ich mir dann. Jo. Und dann rede ich. Jo. So, Marlene. Jo. Wir könnten es ja versuchen, den Bogen übers Thema zu schlagen. Ja. Amerika. Ja. Kannst du mir erklären, warum dann nur Frauen anrufen? Ich meine, ich finde es ja toll, das schmeichelt mir und das ist schön. Toll. Ja. Eigentlich haben die Frauen auch schon ganz viel Tolles gesagt. Ja. So, was einem so aus dem Frauenherz kommt. Irgendwie. Ich weiß Hast nicht. Du denn einen amerikanischen Helden in deinem Herzen wohl? Mhm, habe ich. Ja, ich war wen? Aber noch nicht in Amerika, aber. Ja, das macht ja nichts. Wir sprechen ja auch durchaus über Amerika im Kopf, also da muss oder im Herzen. Ja, ein bisschen kam ich mir blöd vor, weil alle schon da waren, aber ich war noch nicht da. Ach so. Ja. Na, ich war jetzt, kicke mal auch, ich müsste steinalt werden, um zum ersten Mal nach Amerika zu fahren. Ja. Ja? Mhm. Na, so sage ich mir das auch, weißt du. Also insofern sieht ihr lassen? Mhm. Wer ist denn der Amerikaner? Das würde mich ja dann doch interessieren. Wer ist denn der amerikanische Held, der in deinem Herzen wohnt? Na, so, also... Ist es ein bestimmter? Ja, ist ein bestimmter. Eher Musiker, eher Schauspieler? Politiker wird es ja wohl nicht sein, oder? Nee, es ist irgendjemand. Ach, ist irgendjemand? Irgendjemand, den ich noch nicht gefunden habe, aber der da ist. Der da irgendwie ist. Ach, du denkst... Da ist einer, der dir vorbestimmt ist. Ja, so denke ich. Und da jetzt auf dich warten müsste. Ja, ich weiß nicht, dass... Aber möglicherweise schon Frau und drei Kinder hat und zweimal entschieden ist. Na... Kann ja sein. Ist ja egal. Wäre dir dann egal? Ja, Hauptsache... Da würdest du leichten Herzens eine amerikanische Familie zugrunde richten. Nö, ich würde ihn einfach nur lieben. Ach so. Hm. Einfach so? Ja. Ist aber auch schwer, wa? Oder? Nö. Hast du Übung, oder wie? Im einfach so lieben, ja? Ja, habe ich Übung. Oh. Habe ich alles so ein bisschen, habe ich alles schon ein bisschen geübt. Hast schon öfter mal einfach so ihn geliebt und dann einfach so Liebes gekummert und ihn dann einfach auch so vergessen oder abgeschafft oder sowas? Ja, naja. Ja. Ich liebe ganz doll. Oi. Hm. Und jetzt aber einen vorerst noch unbekannten, gestaltlosen, jungen Amerikaner. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich hat der, den ich liebe, Gestalt, aber das ist auch egal, das ist eine andere Ebene. Ja. Nee, wir wollten ja bei Amerika bleiben, weil du ja davon ausgegangen bist, dass da eigentlich einer sitzen müsste, der dich erwartet. Ja. Das heißt, wirst du denn noch irgendwann mal nach Amerika fahren? Ja, also, naja, irgendwie habe ich mir das schon vorgenommen. Also, aber so konkrete Pläne hast du nicht? Naja, ich will Fahrerlaubnis machen für hier Motorrad. Und dann habe ich mir so gedacht, dass ich, wenn ich 40 bin, nach Amerika fahre und mit dem Motorrad da durch die Gegend. So mit wehendem Haar über den Highway. So, ja. Ach, das ist ja prima. Das ist so ein Traum. Dazu muss man aber eigentlich blond sein, denke ich, oder? Ja. Bist du blond? Ja, ich glaube, ich bin blond. Du könntest, wenn du willst, kannst du nochmal kicken gehen. Nö, ich habe mich so in Erinnerung. Gut. Ja. Nachgucken tue ich da lieber nicht. Ja. So. Wenn du 40 bist auf dem Motorrad mit wehenden blonden Haaren, musst du eine bestimmte Musik dazu spielen? Ja. Doors? Nö. Nee, was denn dann? Na, irgendwie Malmsteen oder Naja, so. So ganz laut und so ganz. Hendrix? Ja, auch. Ja, auch. Ey, Hendrix ist aber nicht jemand, zu dem man mir auch sagt. Naja, das ist jetzt so ein bisschen besetzt. Hendrix ist besetzt? Ja. Ja, ja, bei mir ist er total besetzt. Ja, eben. Mhm. Also ist klar, ich wollte dich nämlich weiterhin noch nach den Vorbereitungen fragen. Wenn man jetzt wirklich davon aussieht, dass da wahrscheinlich jemand auf dich wartet oder eigentlich auf dich warten muss, dann fährt man ja nicht einfach so hin. Sondern muss sich ja was einfallen lassen. Man muss den entdecken. Und wenn man ihn entdeckt hat, muss man ja von dem auch entdeckt werden. Ja. Das heißt, man muss sich was einfallen lassen. Ja. Hast du dir schon was einfallen lassen? Ja. Würdest du ihn irgendwo suchen? Ja. Ja? Im Grunde, man kennt ja Amerika. Man hat viel gelesen, viele Filme gesehen, viel Fernsehen gesehen. Man kennt sich ja aus. Wo würdest du ihn denn suchen? In Kanada. Ach so, du hast jetzt Amerika auch wieder eher kontinental begriffen. Bei mir ist es ja mal ein Kurzwort für Vereinigte Staaten von. Ja. Aber du wärst auch eher nach in Kanada hingeneigt. Ja. Das heißt, würdest dich auch eher dann eher wärmer anziehen. Ja. Ja, also würde da gerne Bäume fällen. Ach. Ja. Und dann ihn treffen. Ja, genau. Ach, das ist ja klasse. Wenn man sich so dann durch den Urwald schlägt. Ja. Ja, und dann der letzte Baum, der noch steht oder von der anderen Schneise trennt, fällt zur Seite. Und dann steht er da hochgewachsen, breitschultrig, stechend blaue Augen und auch kurzes, kräftig blondes Haar. Nö, du musst schon ein bisschen aussehen wie ein Indianer oder so. Ach, wie ein Indianer auch gleich. Ja. Also, ich weiß wieder ja nicht, ob ich das sagen darf, aber der Indianer war ja auch ein bisschen eine Enttäuschung, muss ich ja mal sagen, in Amerika. Ja? Und, ja. Na, wir fahren da zack voll ins Navajo-Reservat drin, kommen dann an, so Tankstelle, ein bisschen frühstücken, Milch trinken und dann werden wir mal rinnen und kicken so. Und dann ist er da, der Indianer. Ja. Und was macht er? Trinkt. Nee, ach, trinken hoch, ja, aber das ist ja okay. Also ich meine, das ist eher so historisch begründet und als Haltung ist es auch akzeptabel. Nee, aber sitzt da im Waschsalon und kickt zu, wie seine Wäsche sich dreht. Also das, was ich Tag für Tag zu Hause in der Küche mache, ohne dass ich Indianer wäre, macht er dann da. Da war ich enttäuscht. Und dann kam auch ab und an ein Indianer an und sagte... Ach, aus Deutschland seid ihr ja Heidelberg, Tübingen stationiert gewesen. Du, weißt du, ich war jetzt auch... Und man erwartet Winnetou. Ja. Und du erwartest auch Winnetou. Ja. Ja, und dann steht da aber im kanadischen Urwald jemand mit einer Wäschetrommel unterm Arm vor dir. Ja. Naja, das Mann, da muss man vorsichtig sein. Man darf die Erwartung nicht zu hoch hängen. Das ist eben das Problem dabei. Ja. Ich glaube, bei mir hingen die so hoch, dass ich gedacht hätte, irgendwann müsste doch Gary Cooper vorbeikommen. Bei Kurt Cobain wusste ich ja, dass er tot ist. Aber kam kein Gary Cooper vorbei. Ich war jetzt in Antwerpen und hab da gezeltet, so in der Stadt. Und da waren ganz viele Indianer auch, ne, so richtig schöne Indianer. Und ich hab alle in Nylonzelten gelebt. Das war auch ein bisschen doof. Ja, andererseits merkt man daran aber auch immer nur, wie blöd man selber ist, wa? Ja, man denkt, zur Unterhaltung bescheuerter europäischer Touristen müssen sich jetzt die Indianer, dürfen keine Waschmaschinen benutzen, müssen da in ihrem Tipi wohnen und immer hin und her reiten, wo es doch Autos gibt. Also das war natürlich auch eine schamvolle Erfahrung für mich, zu merken, wie bekloppt ich bin. Aber vielleicht bist du da einfach an einen falschen Indianer geraten. Ich denke schon, dass da auch irgendwo Indianer gibt. Ich weiß nicht, du, das war ein riesiges Gebiet, das waren massenhaft Indianer, das ist die größte Indianergegend da. Dann waren wir noch bei so einer Bekannten, die da am Indiana College irgendwie da gerade lernt. Das ist ja günstig, wenn man da eine Bekannte hat, wa? Ja, die hatte auch nur böse Worte für das amerikanische Bildungssystem übrig. Ja. Die hat angeben mit ihren 12 deutschen Klassen oder angeben können da. Und resümierte das dann so, sagte, das ist die Supermacht und alle sind so doof. Also das sind jetzt nicht meine Worte, sondern ihre. Ja. Aber das fällt da wahrscheinlich wirklich ziemlich ein bisschen auseinander zwischen denen, die was wissen und denen, die nichts wissen. Mhm. So, den Indianer haben wir jetzt auch geklärt. Ja. Ja. Ja, ja. Tja, Marlene, ab nach Kanada, ich war nicht in Amerika, aber naja, ich war in Frankreich. Das war auch ganz toll. Weißt du, da haben alle Französisch gesprochen. Ja. Und die Schilder waren alle so französisch und das war auch schön. Und ich war am Atlantik und habe rübergeschaut und... Und die lacht, da drüben wartet der junge Holzfäller. Da drüben ist Kuttner und das ist auch so. Das ist prima. Ja, ja, stimmt. Ach, ich glaube, ich habe den Blick im Rücken gespürt. Trotzdem die Erde ja rund ist. Marlene. Ja. Dann danke ich dir für deinen Anruf. Mhm. Ja, den ich ja mit großer Ungeduld, also nicht nur ich, sondern viele andere auch mit großer Ungeduld erwartet habe. Mhm. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, ne? Ja, wünsche ich dir auch. Und dann bis irgendwann. Bis irgendwann. Ja. Tschüss. Hi, wer bist denn du da? Ja, Jens hier, Kuttner. Jens, der erste Mann. Mensch, ich versuchte hier schon fast eine Stunde. Ja. Ich habe schon bei deinem Anrufbeantworter angerufen, aber. Ja, der ist ja eine Enttäuschung, wa? Ja, Mensch, das ist ja, das piept dauernd. Hat der versucht, dich in ein Gespräch zu verwickeln? Ich hab den ja mal verdacht. Hier ran. Beim Anrufbeantworter nicht? Nee, bei deiner Nummer. Na, weil ich bin doch beschäftigt. Wenn ich rede, kann ich doch nicht telefonieren. Mensch, ich dachte das wie immer bei Fritz, dass er erstmal auf die Schleife kommt und den nee. Computer und dann Mist. Nee, das ist ja hier so pseudodemokratisch. So. Wer hier anruft, ist dann drinne. Wenn er dran ist, ist er dranne. Naja, und darum habe ich diese wunderbare Frage, wer ist denn da? Weil ich immer ja nicht weiß, wer da überhaupt sein könnte. Ganz herrlich, ganz herrlich. Ganz toll. Und ich bin der erste Mann heute, ja? Du bist der Erste heute. Okay, ich muss ja natürlich dazu sagen, Jens ist aber auch kein amerikanischer Name direkt, oder? Nee, dänischer Name. Ein dänischer? Ein dänischer. Und ich muss dir sagen, also ich war auch noch nie in Amerika. Ich bin so ein bisschen wunderbar. Ein großer Loser, der da wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich jemals da hinkomme, wisst ihr? Lieber Dan, Jens, von wo aus rufst du denn an? Von Potsdam, sagen wir mal fast um eine Ecke. Ach, na, da hättest du doch eigentlich auch rüberkommen können. Da müssen wir doch nicht telefonieren. Da hätten wir doch viel Geld sparen können. Ja, man kann auch da hinkommen. Ah? Oh, das sollte ich lieber nicht sagen. Ja, das würde ich... Ja, ich glaube, wenn man nicht blöd ist, kann man überall hinkommen. Naja, ich meine, ich habe dich am Sonntag da auf der IFA gesehen. Das war eigentlich ein toller Anblick, muss ich gewesen sein. Na Mensch, so ein bisschen war ich enttäuscht von der Größe. Zu groß? Na, Mensch, ein bisschen zu klein, würde ich sagen. Ich hab dich da gesehen. Na, wir müssen aber nicht Arm in Arm gehen. Insofern geht es doch, oder? Ja, aber ich meine, es ist ja schön, wenn man anrufen kann, mal erzählen kann und so, wa? Ja, stimmt, richtig. Und hier ist das doch ganz toll. So, also, du hast dich ja selber als brandenburgischen Loser interpretiert. Was hat man denn als brandenburgischer Loser für ein Amerika-Bild in seinem Kopf? Naja, Mensch. Willst du eigentlich unbedingt hin? Naja, schlecht wäre es nicht, würde ich mal sagen. Das stimmt, das kann ich voll unterstreichen. Ich sag mal, das fing so an, weißt du, so irgendwann in so einem bestimmten Alter, so mit Karl May. Richtig, siehst du? So, weißt du, denn irgendwann bin ich mal auf Hemingway gekommen und ja. Sagen wir mal, stehen geblieben bin ich vielleicht so bei Bukowski oder so. Ja, nicht so Kerouac on the Road? Habe ich auch gelesen zwischendurch. Ja, aber, das muss man doch lesen. Ja, ich sag mal, bestimmte Sachen sind ja da irgendwie Kult und sagen wir mal, ein bestimmtes Muss, aber... Was nutzt das alles, wenn man nicht die Kohle hat, um da rüber zu fliegen? Ja. Naja, vor allen Dingen, aber man ist unter Umständen auch enttäuscht, weil man hat also hohe Amerika-Bilder im Kopf durch eben Literatur, supergeile Musik, tolle Filme. Und dann merkt man aber, dass man in einem Land ankommt und eigentlich nicht in einem Buch oder in einem Film. Was, wenn man ein schlichteres Gemüt ist, wie ich zuweilen bin, leicht desillusionierend wirken kann. Naja, ich will mal so sagen, ich denke mal, ich habe so viele Bücher gelesen und habe da alle Schichten und Schattenseiten vielleicht schon mal so ein bisschen durchschritten und habe mich auch mit genug Leuten unterhalten, die da schon mal waren. Ich sage mal, ich habe da nicht zu hohe Erwartungen oder irgendwie, aber wenn du das halt nicht gesehen hast, dann ist das eben doch eine andere Sache, wa? Das stimmt. Wo würdest du denn unbedingt hinwollen müssen, wenn du, wie alt bist denn du eigentlich? 34. Oh, da wird's Zeit. Meinst du? Ach, ich denke mal, 30 Jahre ich noch Zeit. Naja, klar, 30 Jahre hast du noch Zeit. Aber nur stell dir mal vor, jetzt sagen wir mal, als 63-Jähriger in Amerika ist ja irgendwie doch was anderes, wa? Da hat man ja so das Steppenwolf-Feeling, hat man dann nicht mehr so direkt. Na, das glaube ich nicht. Also ich sag mal, ich war bei den Stones im Olympiastadion und wenn du siehst, wie was für ein Feeling die Jungs noch mit 52 und 53 haben, dann denke ich mal, 10 Jahre später ist es noch genauso. Du wirst mir gestatten, anzumerken, dass du wahrscheinlich nicht die Stones bist. Naja, Mensch. Ja? Naja, aber ich meine... Und die trinken auch viel Multivitaminsaft. Sagen wir mal so, man ist immer so jung, wie man sich fühlt, wa? Oder? Sagen wir mal, 34 ist genau das Alter, wo man mit so einen Sätzen anfängt, wa? Glaube ich nicht. Ja, vorher hat man es eigentlich nicht nötig zu beteuern, dass man eigentlich gar nicht so alt ist, weil man sich ja extrem jung fühlt. Nö, würde ich nicht sagen. Ich meine, ich habe auch schon vor 10 Jahren gesagt, dass ich so alt bin, wie ich mich fühle. Und ich würde nicht sagen, dass ich nun 10 Jahre später zum alten Eisen gehöre oder so. Ich meine, kommt immer so auf den Typ, würde ich sagen, drauf an, oder? Ja, na, ich will dir das jetzt so nicht einreden, dass du zum alten Eisen gehörst. Naja, ich meine, also wie gesagt, ich fühle mich nicht dazu und vielleicht klappt es ja, ja noch mal irgendwann. Ja, gut. Irgendwann wird's klappen. Wo musst du denn unbedingt hin? Zieht's dich irgendwo hin? Naja, es gibt verschiedene Sachen. Also ich sage mal so vielleicht New York und L.A. sollte schon mal sein. Und also von L.A. kann ich dir nur abraten, naja, wenn ich das machen darf. Naja, mein Gott, mal. Echt, lass es sein. Fahren oder so. Irgendwie so halt mal so, nee, um das mal zu sehen zu haben. San Francisco ist prima. Ja. Und ansonsten kann ich wirklich nur texanische Tankstellen empfehlen. Ah, naja, ich meine, durch die, also was mich ja reizen würde, wäre vielleicht mal so eine kleine Südstaatenreise mit dem Auto. Das ist prima, ja. Voll Hitze, ist total klasse. Und die Sonne knallt von oben runter. Dann sollte ich vielleicht auch die Destille in Tennessee mal mitnehmen hier von Jack Daniels und so. Ist nicht, da irgendwie so ein bisschen so ein Feeling zu so einen Sachen, ist der. Ja? Naja, du hast dann eher so eine, würdest eher so eine Getränkekarte als Führer nehmen. Nee, so ist es ja nicht. Es geht ja nicht nur um die Getränke, aber sagen wir mal so um, wenn ich mir so die Bilder angucke, die alten Sachen, so wie die vor 100 Jahren das gemacht haben und vielleicht jetzt immer noch so machen und so, das würde mich vielleicht doch schon mal so ein bisschen interessieren. Ja. Weil vielleicht da auch so ein bisschen wieder der Pioniergeist durchkommt oder so, weil das so alles so. Naja, ich hab so ein Whisky-Buch und da sind so eine halt so eine Bilder drin, die einen doch so ein bisschen reizen. Das stimmt, der Pioniergeist ist aber noch durchaus weit verbreitet. Ja? Ja, ich habe zum ersten Mal Gefühl verstanden, dass man, sagen wir mal, so eine Pistole an seiner Hüfte tragen möchte. Aha. Ja, ohne dass ich selber mich als Militarist verstehen würde, aber kann der Dude verstehen, wenn man als Ami, wenn jetzt auch gerade eben, weil viel Natur und viel so dazwischen und viel nichts ist, dass man sich dann wohler fühlt, möglicherweise. Naja, man muss sich doch nicht nur mit Pistole wohlfühlen. Nee. Ich hab ja auch keine getragen. Aber ich konnte zum ersten Mal verstehen. Naja, gut. Naja, weiß ich nicht, also mit Pistole. Ich meine, gut. Naja, kann auch eine Winchester sein. Ich bin mit Kalaschnikow. Nur, dass sie unhandlicher ist. Nee, Kalaschnikow ist da, glaube ich, total unangebracht. Er geht aber schneller mit so einem Ding, würde ich sagen. Nee, man muss ja auch ja nicht schießen. Ach. Das sieht ja oft doch schick aus. Ja? Ja, klar. Naja. Also gerade, das hat mich auch sehr fasziniert. Irgendwie neigen viele Amis doch dazu, sich zu uniformieren, wo der hier immer so ein Abscheu davor gibt, Uniform zu tragen. Das ist da anders. Also du kommst in eine Apotheke, dann steht einer da, der aufpasst, dass nichts geklaut wird. Und der hat eine schicke, verflucht, tolle, teure Uniform an. Und hat dann, sagen wir mal, einen Schlüsselbund, was er aber so trägt, wie unser in eine Pistole tragen würde. Und das hat mich sehr beeindruckt und mir sehr gefallen. Und ich dachte, solange bloß ein Schlüsselbund oder eine Taschenlampe ist, ist es auch okay. Naja, gut, das ist vielleicht. Naja, man kann sich das halt nicht so vorstellen. Man, du erzählst mir ja Sachen und ich weiß nicht, wie ich das. Und so man weiß ja nicht, ob das stimmt, was ich sage. Ach, naja, mein Gott. Ich meine, das wird schon stimmen. Irgendwann werde ich es schon mal überprüfen. Warum sollte ich dem Hörer jetzt was vormachen? Naja. Ja, wie das so halt ist. Gut, Jens. Wollen wir uns ein bisschen geile Ami-Musik anhören? Ja, was hast du denn? Na, Mensch, was hältst du von Dead Kennedys? California über alles. Naja, ich höre so ein bisschen andere Sachen, ist das? Was denn, Dylan? Nee, naja, habe ich auch mal gehört, so früher. Aber jetzt bin ich so mehr so Hip-Hop oder so. Hip-Hop? Pop ist doch nicht Zizi Was Top. Hast du gesagt? Ach, Iggy Pop? Zizi Top. Zizi Top? Aus Texas. Aus Texas? Ja. Oder, nee, ich meine auch Green Day oder so. Offspring. Hm. Ach, Green Day ist ja irgendwie, finde ich, ist ja, das... Ja, zu laut, ach, wa? Nee, Green Day ist da bloß so gepusht. Die tun so, als ob sie wären. Die oder sind R.E.M. Ja, R.E.M. ist okay. Ja? Aber Dead Kennedys ist auch okay, um jetzt nochmal auf Dead Kennedys zu kommen. Na, mach mal. Hör dir das mal an. Ich höre mir das an. Ist super Musik. Wenn nicht, melde ich mich mal wieder. Okay, wenn nicht, meldest du dich, wenn es dir nicht gefallen hat, ja? Alles klar. Tschüss. Mach's gut. you get a meditating through California, over Alice. Will control you, and reverse it natural. You will draw for the master race, and always wear the happy face. Close your eyes, can't happen here. Figure on why loss is near. And if they don't come back, you say, mellow out or you will pay. Mellow out or you will pay. California, over Alice. Im Studio. Tag, wer bist denn du? Ja, Tag, hier ist Sven. Jetzt ruft die Kerle an. Tag, Sven. Ja, Tag, guten Tag. Wie geht's so? Mir geht's ganz gut. Ja? Ja, ich überlege bloß, ich stehe jetzt so gebückt da, weil ich doch größer bin, als das Mikrofon tief hängt. Jetzt muss ich das hoch machen. Jetzt ist es oben. So, Sven, von wo aus rufst du an? Du klingst ja so komisch. Aus Pankow rufe ich an. Aus Pankow rufst du an? Ja. Mit dem Funktelefon? Nee. Nee, ist aber so Schnur. Ah, ja, ja, siehst du, dadurch hast du so eine blecherne Stimme. Jo, ja, siehst du. Ja. Wie ist denn dein Verhältnis zu Amerika? Tja, also ich muss ja dazu sagen, ich habe also noch nicht das Vergnügen gehabt, in Amerika zu sein. Prima, das ist eine gute Voraussetzung, drüber zu reden. Genau. Richtig. Hab sicherlich viel drüber gehört und ich muss dir ehrlich sagen, ich wollte heute eigentlich mich hier aus meiner Wohnung so ein bisschen verziehen und wollte eigentlich noch mal trinken gehen. Aber als ich dir dann gehört habe, dass ihr über Amerika sprecht, habe ich gedacht, vielleicht kannst du da noch ein bisschen mal zuhören und was draus mitkriegen. Vielleicht was lernen. Genau. Ja. Wie man so schön sagt, ja. Und, hab und aber dann... ihr merkt, dass du auf Boxershorts... Ihr trimmt wirst, wa? Mir sehr gefallen, ja. Ja. Wie das sieht denn deine Unterwäsche eigentlich aus? Wie? Was trägst du? Ja, Boxershorts. Weil die einfach zu eng, wa? Ja. Zum Beispiel, Clinton trägt ja keine. Woher willst du denn bitte? Na, das ist rum in Amerika, weil sie ihn gefragt haben. Auf MTV haben sie ihn gefragt, ob er Boxershorts oder Briefs trägt, was irgendwie so eine Schlüpper-Variante ist. Ach so. Und der trägt eher die Schlüpper-Variante. Ach so. Ja, ist interessant, wa? Mhm. Wirft auch ein bezeichnendes Bild auf den amerikanischen Präsidenten, der der Haschisch geraucht, aber nicht inhaliert hat. Ja. Nee, aber so. Was ich dazu der Oma sagen wollte, ist, dass, also ich bin echt am Überlegen, was ich jetzt mache, weil ich habe wirklich, nur geknufft und bin jetzt so weit, dass ich sagen kann, du kannst eigentlich noch ein bisschen was leisten und irgendwo hinfahren. Ein bisschen weiter. Und da bietet sich natürlich an, mal zum Beispiel nach Amerika zu fahren. Ja. Man könnte natürlich auch, sagen wir mal, in der völlig anderen Ecke Australien, was gerade so alles Mode ist, wir als Ossi sicherlich jetzt auch mal irgendwo ein bisschen weiter wissen können, wenn wir Schule haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das in Amerika nicht überall sehr schön ist. Ja. Aber. Es ist ja nicht so, dass es nicht schön ist. Ich habe bloß, das Problem ist, dass man sich gerade, glaube ich, als Ostler total verpflichtet fühlt, da mal hinzufahren. Also mir ging es jedenfalls so. Ja. Ja. Und dass man vollgepumpt ist mit großartigen Bildern, also Bildern von Amerika. Ja, das und dann denkt man, irgendwie ist doch anders. Ja, also, sag mal, vorne die Fassaden kennst du und jetzt hast du die Chance, um die Ecke zu gehen und siehst, dass viel auch Pappe ist. Man bricht da leicht dann so ein bisschen Nostalgie aus, wenn man, sagen wir mal, viel gelesen hat, gesehen hat oder an John Wayne denkt und an... Ich habe zum Beispiel gerade ein Buch gelesen, Keiner kommt hier lebend raus, Jim Morrison Biografie. Ja. Kennst du vielleicht? Ja. Und das ist natürlich auch so ein bisschen prickelnd. War gut, ja. War eine andere Zeit. Kommt so ein bisschen wieder Nostalgie rüber, wird alles ganz anders sein, wenn man da jetzt ist. Ja. Und wahrscheinlich, wenn man so besoffen ist, kriegt man da sowieso nicht viel mit. Aber, Wobei, wie gesagt, es nicht so leicht ist, da so besoffen zu werden, ne? Ja, also ist das wirklich ein Problem, ja. Naja, Problem. Ich dachte, am Anfang dachte ich, Mann, ist der Ami höflich, ja. Gehst hin in so einen Laden, bestellst ein Bier und dann wollen die deinen Ausweis sehen, um zu kontrollieren, ob du schon 21 bist. Dachte ich, die sind ja echt super nett, wollen vielleicht anbänden mit dir, aber jedenfalls haben sie mir unterstellt, dass ich möglicherweise 18 Jahre bin. Was man ja, wie gesagt, ersten zwei Male nimmt man als Kompliment und dann fängt es an, eine Frechheit zu werden. Ja? Ich denke schon, dass Amerika auch selbst wenn man noch nie da war, also hat sich bei mir schon so mit dem Hinterkopf ein bisschen eingestellt, dass ich mal denke, dass die vielleicht doch nicht ganz so offen sind, wie man vielleicht denkt oder was, ja? Und dass, sagen wir mal, wenn du hier in so einem Berlin lebst oder mal in Amsterdam gewesen bist oder sonst wo, dass es da schon ein bisschen anders ist, ja? Ja, naja, man merkt, dass es so ein paar Punkte gibt. Da ist Amerika so, wie man kennt oder wie man erwartet. Das ist dann vielleicht irgendwie New York oder wie San Francisco oder Chicago oder weiß ich, irgendwie so ein paar so richtig große Städte, wie man sie selber gewohnt ist und kennt. Und dann gibt's echt jede Menge Käfer, ja, wie man sie hier auch hat. Ich glaube, es gibt da nicht viele Gründe, nach Halle zu fahren. Also ich meine, man kann nach Halle fahren, ist nur gegen zu sagen, warum soll man nicht nach Halle fahren, ja? Aber man fährt da nicht mit nach Halle in der Erwartung, dass man Nashville, Tennessee da findet. Und man fährt nach Nashville, Tennessee in der Erwartung, man findet Nashville, Tennessee, aber wenn man hinfährt und ankommt, findet man eigentlich Halle. Das ist das Problem. Was ich mir auch bei der ganzen Sache überlegt habe, was für mich echt noch ein bisschen, wo ich noch nicht so richtig zum Endpunkt gekommen bin, ob man da alleine fahren muss oder ob man vielleicht doch mit ein paar guten Leuten entfährt. Problem ist bei ein paar guten Leuten, wenn du so, also ich habe wirklich meinen Job gekündigt und hab mir jetzt überlegt, jetzt musst du mal irgendwie raus hier, Leute zu finden, die vielleicht eventuell genauso viel Zeit haben wie du und das dann mit der Kohle auch so regeln können und so. Oder ob man das vielleicht lieber alleine durchzieht. Ja? Wobei alleine ist, glaube ich, schon prima, weil man dann wirklich eintauchen muss. Weil du was machen musst? Na, weil du eintauchen musst. Ja. Weil du dich wirklich irgendwie dir die Zeit nehmen musst, dich mit deiner Ami-Umwelt gewissermaßen zu beschäftigen. Ja. Wenn man so ein Klumpen von 4-5 Leuten ist, dann ist man mit sich beschäftigt. Das hat ihr, oder? Ja. Und ja. Und lästert natürlich leichter rum, als wenn man jetzt, sagen wir mal, auf die Hilfsbereitschaft der amerikanischen Bürger angewiesen ist. Ja. Zum Beispiel. Ja. Ja, man ist einfach irgendwie dichter dran. Das ist es. Das kann ich mir vorstellen. Ja, kriegt man bestimmt mehr mit, aber wie gesagt, das ist also noch nicht... Wie viel Zeit willst du denn nehmen? Tja, weiß ich nicht. Ich hab sicherlich im Moment alle Zeit der Welt, bis die Kohle alles oder vielleicht, weiß ich nicht, ob man da auch ein bisschen jobben gehen kann oder so. Und ich sag mal, ich hab wirklich hier einen ganz gut bezahlten Job und also ja auch schon mit Verantwortung und so ein bisschen Chefchen-mäßig alles, aber man hat es noch nicht Schnauze voll, willst du noch was anderes machen? Und ja, da dachte ich, später halt vielleicht mal einen Herzfehler und kann das nicht mehr machen, deswegen muss das jetzt sein. Richtig. Du bist nicht der Meinung, dass man sich immer nur so alt ist, wie man sich fühlt. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 27. 27? Naja, so vor 40 sollte man das geschafft haben, denke ich, wa? Ja, denke ich auch. Muss man das unbedingt mal auf die Reihe gekriegt haben. Vor allem will ich eine große Sache mal machen, die reizt mir unwahrscheinlich, da habe ich letztens auch die Fernsehen gesehen. Ich fahre Snowboard und konnte, also bis jetzt habe ich es nur in Europa gemacht. Und will also wirklich mal irgendwie da so ein bisschen, gibt's ja geile Skigebiete bei denen, ja. Wo du dann auch schnell wieder in der City bist, da über den Highway, dass du alles ein bisschen mitnehmen kannst, sag mal, in der Rockies oder so mal ein bisschen Snowboard fahren. Eventuell, wenn die Kohle reicht, auch mal so mit, das kannst du natürlich auch hier machen, aber mit einem Helikopter irgendwo auf dem Berg und dann runterdonnern. Ja, wär schon was. Ja, das kann man da wahrscheinlich als prima machen. Mhm. Also ich bin ja nicht so ein Snowboardfahrer, aber wenn ich Snowboardfahrer wäre, dann wäre, hätte ich, glaube ich, mein Brettchen auch mitgenommen nach Amerika. Ja, das machst du manchmal schlechter. Machen viele Flieger nicht. Ach so, dass man sich das dann da lieber ausleiht. Oder so, ja. Ja, na das ist auch okay. Und gibt es sonst noch eine Stelle oder einen Ort, wo du unbedingt mal überprüfen musst, ob es wirklich so ist, wie du das gelesen oder gesehen hast? Ja, das schon. Also ich möchte schon mal ganz gerne, du meinst jetzt außerhalb von Europa, denke ich mal, wa? Oder was? Jetzt nicht, also USA. Ja. So richtig, so, wo es dich hinzieht? Also so ein bisschen Florida oder Kalifornien, so direkt. Ich habe da so einen ganz kleinen Bericht gesehen, das hieß, da waren die, sind die Studenten immer hingefahren, wenn irgendwelche Ferien waren. Und da haben eine geile Party gemacht. Die haben die Hotels auseinandergenommen und ringsherum alle Altenheime haben sich verbarrikadiert und der 80-jährige Opa hat sie einen Baseballschläger mit in seine Bude genommen, weil die da alle gekommen sind und haben da High Life gemacht. Und das mal da irgendwie zu sehen, das wäre schon mal ganz lustig. Ach, du hast schon eher so ein Rock'n'Roller-Halligalli-Verhältnis zu Amerika. Also denkst schon, man müsste... Ja, ich bin auch in Berlin hier, aber... Ja, aber wenn schon Amerika, dann muss man es da auch ausleben. Also man müsste ja, schon ein Hotel mieten, was wenigstens 4 Stockwerke hat, dass es sich lohnt, wenn man die Möbel zum Fenster rauswirft. Nee, will ich, aber ich meine, man muss alles mal mitnehmen. Ja. Ich kann sicherlich auch mal die ganze Nacht mal irgendwo super alleine da irgendwo in der Rocky Mountains in einer Blockhütte verbringen. Das kann ich auch. Und oder möchte ich auch mal machen, aber genauso möchte man sicherlich auch mal ein bisschen Halligalli und ein paar Frauen, ein paar Typen kennenlernen und mal sicherlich nächsten Morgen nicht mehr wissen, wie man endlich nach Hause gekommen ist. Ja, also das muss schon alles dabei sein. Ja, Mensch. Na Mann, wenn du denn jetzt die Zeit hast, dann fahr unbedingt hin und zieh das gleich durch. Ja, muss ich machen. Ja? Eselichter im Rollstuhl von Party zu Party fahren müssen. Genau. Das ist ja dann auch nicht ein traumhaftes Erlebnis. Nee. Gut, danke dir für deinen Anruf, ja? Alles klar. Okay, tschüss. Hi, hallo, wer bist du? Hallo. Verzweifelt oder schüchtern? Oder betet? Kann ich dir helfen, junger Mensch? Hast du ein Problem, was wir gemeinsam lösen können? Nicht? Ich glaube, ich habe ein Problem. Tag, wer bist du? Hallo, hier ist Susanne. Tag, Susanne. Du bist ganz leise, Kuttner. Ich rufe aus dem Prenzlauer Berg. Ich nehme eines ab und dann auch mal holsam, wenn ich ganz leise bin. Oder? Was sagst du? War eine selbstkritische Bemerkung, die ich nicht gerne wiederholen würde. Mach doch das Radio lauter. Na, ich dachte mal, das Radio soll man ausmachen, sonst fiebt es. Ich rufe nämlich heute das erste Mal bei einer Radiosendung an. Echt? Insofern keine Ahnung. Ach. Kann ich das anlassen? Das ehrt mich ja. Versuchen wir mal. Klar, irgendwie geht das schon. Okay, das ist an. Ja, so Radio machen ist auch viel so Schamanismus und Magie. Man sagt dann, die Gespräche sind besser, wenn das Radio aus ist. Stimmt ja nicht. Mach das Radio an. Ja, okay, jetzt zeig's an. Jetzt fühlt sich auch viel, viel besser. Siehst du? Und fiebt das? Gibt das eine Rückkopplung? Nee, ja nicht. Nee, Quatsch. Nee, überhaupt nicht. Ja, also, das weil das aber sonst immer so ist. Und dann brüllen die immer gleich. Man soll das Radio leise machen. Das Aberglaube. Ja, okay. Ja, ey, du darfst dich auch nicht anbrüllen lassen von so Typen aus dem Radio. Wie gesagt, da ich ja das erste Mal überhaupt Ach, stimmt. einen Radiosender anrufe. Nee, weil du jetzt eben gesagt hast, die brüllen sonst immer so. Naja, das hört man ja dann immer. Ja, ich höre stimmt. sonst auch Radio. Ja. Gut. Susanne. Ja. Warst du denn schon in Amerika oder noch nicht? Ich war schon mal direkt in Chicago, da wo du bist indirekt warst. Ah ja, da war ich ja nur noch gar nicht. Ja, und ist super da, ist wirklich toll. Ich war ein Jahr da, als Au-pair, so auf amerikanische Kinder aufpassen. Ach, richtig, in so einer Familie? Ja. Ach, und was hat die Familie gemacht, wenn sie den ganzen Tag ihre Kinder alleine lassen musste? Naja, die muss ja irgendeinen Vorwand gehabt haben, aus dem Haus zu gehen. Naja, das ist ja, glaube ich, diese symptomatische für amerikanische Familien, dass die Karriere geht eigentlich vor. Mhm. Aber die wollen ja halt trotzdem auch Kinder haben. Aber wie gesagt, was macht man dann damit? Man holt sich dann... Wenn man so ein nettes Au-pair-Mädchen haben kann? Naja, klar. Würde ich das ja auch machen als Nicht-Amerikaner. Jedenfalls waren die beide Rechtsanwälte. Ah ja. Und der ein äußerst verhasster Beruf in Amerika ist. Ach, ist so ein verhasster Beruf? Naja, wenn du so... Warst du nie irgendwie in so ein... Für Amerika berühmt sind doch so diese Stand-Up-Comedians. Ja, nee, da war ich nicht. Warst du da nie in so einem Club? Nee, war ich nicht. Also nee, wenn über eine Berufsgruppe hergezogen wird, was bei uns so die Politiker sind, sind in Amerika die Anwälte. Ach so, na, das kann einfach daherkommen, dass sie natürlich so präsent sind. Man kann ja keine Zeitung aufschlagen, ohne dass nicht ein toller Prozess drin ist. Ja. War jetzt seit einem Jahr O.J. Simpson. Oh ja. Und dann war ja Susan Smith, die in Ermangelung eines Au-pair-Mädchens ihre Kinder da in See gefahren hat. Ja. Und was war noch? Ja, dann gab's noch diese prima Anhörungen da von Waco, von diesen Davidianer, lauter Prozesse immer. Naja, das ist ja in dem Sinne kein Prozess, aber der läuft ja auch immer noch. Ja. Ja, nee, naja, klar, das ist schon andauernd und ich vermute mal, dass das ja auch daran liegt, also in Deutschland ist es ja nicht, dass es da keine Prozesse gibt, aber dass die Amerikaner da irgendwie viel mehr Sensation hintersehen oder viel mehr rausholen oder so. Ja, dass die haben so was Positives ist. Ja, aber die schaffen das auch, dem so eine wirklich dramatische Note immer zu geben. Wenn man irgendwie, man braucht ja bloß 3 Tage da sein und 2 Prozesstage verfolgt haben, man ist sofort fasziniert und ist in einem riesengroßen antiken Theaterstück eigentlich drin. Ja. Und leidet mit den Zeugen mit, leidet mit dem Angeklagten mit, leidet mit dem Richter mit. Mhm. Naja, weil ja auch sämtlich so private Sachen da irgendwie rausgeholt. Ja, das ist prima. Ja. Man erfährt wirklich alles über O.J. Simpson. Nein, die sagt ja nicht ja bloß über ihn, ja auch über den Richter. Nicht nur über ihn. Richtig, über die Ankläger, über die Verteidiger. Genau, halt so alles, ja. Ja. Schon verschärft, ja. Ja, jedenfalls wollte ich eigentlich nur sagen, dass ich glaube, dass man, also dass ich auch schon früher, also ich rufe aus dem Prenzlauer Berg an, bin also auch aus der ehemaligen DDR. Und auch schon früher, halt schon seit etlichen Jahren, war immer so mein Traumziel einmal nach Amerika, aber halt länger. Und das habe ich dann damit verwirklicht. Und dass das eigentlich so ist, dass man das nicht erklären kann, diese Faszination. Wenn man das versucht, ihr redet immer so ins total Banale. Also wie, man kann 24 Stunden am Tag einkaufen. Oder ja. Wie vorhin gesagt wurde, gibt's halt ständig so eine, irgendwas ist halt ständig on sale oder so. Das sind dann so banale Sachen, man muss also wirklich rüberfliegen und sich das, man muss das selber erleben. Man kann das nicht erklären, was da dieses Faszinierende ist. Aber für dich hat diese Faszination im Vorhinein bestanden? Ja. Dann bist du rübergeflogen und hast du tatsächlich auch als Faszination erfahren? Ja, aber auf eine ganz andere Art. Ah ja. Also ich finde, dass, ja, ich weiß nicht, dachte, man hat ja dann diese Bilder, wie gesagt, hohe Häuser und das erfüllt sich ja auch alles. Aber so diese Art zu leben, finde ich, ist ganz anders. Das ist das, was ich am faszinierendsten fand. Dass die Leute zwar auch sehr in ihrem Beruf aufgehen, aber ja, ich weiß nicht, die leben halt anders irgendwie. Die machen sich um andere Sachen Kopf oder haben andere Probleme. Oder das so. Hast du ja aber auch sehr unmittelbar gehabt, wenn du in so einer Familie gewohnt hast. Ja. Und dann muss ich noch mit dem Vorurteil, muss ich jetzt schnell noch sagen, aufräumen. Ich finde, das heißt ja immer, dass Amerikaner sehr unhöflich sind, finde ich gerade nicht. Also ich finde, dass die Deutschen zum Beispiel viel unhöflicher sind als Amerikaner. Unhöflich? Nee, ist mir auch nicht aufgefallen. Nee, naja, aber das ist ja immer so ein Vorurteil, was dann immer kommt, dass die ja irgendwie sehr unhöflich sein sollen. Aber wie gesagt, wenn ich halt hier jemanden anremple, dann, oder ich werde angerempelt, denn derjenige blöfft mich ja dann auch an und in Amerika entschuldigen sich halt alle Beide und so. Und das ist halt so gang und gäbe. Ja, die Leute gehen anders miteinander um. Und extreme Hilfsbereitschaft haben wir da auch erfahren. Ja. Also kommt ja immer drauf an, was man so erlebt. Gibt es auch welche negative Erfahrungen haben oder habe ich auch bloß positive Erfahrungen? Ja, absolut. Also unterwegs. Aber auch so gepaart mit diesem, was vorhin Pioniergeist gesagt wurde. Ja. Also die haben dann auch so eine ganz unmittelbare Freude daran, irgendwas zu reparieren oder wieder in Ordnung zu bringen oder daran teilzuhaben, wie man irgendwie ein Auto wieder ins Laufen bringt und so. Ja, absolut. Und, ja, das fand ich sehr sympathisch. Mhm. Und machen sich keine Gedanken darum, dass sie möglicherweise dreckige Hände dabei kriegen. Ja, das stimmt. Und in Deutschland würde dir das wahrscheinlich, also nur äußerst selten passieren. Ich will nicht sagen nicht passieren, aber äußerst selten. Ja, das stimmt. Irgendwie so, also ich hatte auch das Gefühl, dass die viel aufgeschlossener sind gegenüber neuen Leuten. Man hat viel schneller Leute kennengelernt. Ja. So eine Sache, wenn man halt abends weggeht oder so. Dann wird man, wenn man, wie gesagt, weißt du, wenn man jetzt alleine sitzt an der Bar, dann kommen halt sofort irgendwelche Leute oder irgendwelche Männer. Und das heißt nicht unbedingt, dass die jetzt so was ich so sexuell von dir wollen, sondern die wollen sich halt wirklich nur mit dir unterhalten, einen netten Abend, dann bringen sie sich nach Hause und dann ist gut. Weißt du? Und das habe ich so nicht erfahren. Ja, vielleicht hätten ja dann die netten Frauen kommen können oder so. Ja. Also, halt, wie gesagt, die leben halt irgendwie anders. Gut. Mensch, dann haben wir ja nochmal ein wunderbares, politisch korrektes Loblied auf unseren amerikanischen großen Bruder angestimmt. Ja. Ja? Danke ich dir sehr dafür. Ich danke dir. Und würde mich mit der wunderbaren, ich weiß nicht, ob das in deinem Interesse ist, Kifferballade von dir erstmal musikalisch verabschieden. Ja. Fraternity of Men. Wobei, so richtig rumgekifft haben die da auch ja nicht. Als ich wieder nach Berlin gekommen bin, habe ich gestaunt, es gibt ja in Berlin keinen Balkon mehr, wo nicht irgendwelche Hanfpflanzen rumstehen. Während ich da bloß. Ich glaube, das liegt ja auch daran, dass es derzeit ja wieder so eine Modeerscheinung ist. Ja, das stimmt. Ich meine, gegen Hanf an sich ist ja eigentlich auch nichts zu sagen. Während ich da aber im Fernsehen gesehen habe, bei so einer blöden Polizeisendung, wo sie immer irgendwelche Polizisten begleitet haben, wie die einen unschuldigen, netten, kleinen Lastkraftwagenfahrer wirklich gedemütigt und mit Handschellen auf dem Rücken auf die Erde gelegt haben, nur weil er so ein bisschen Gras im Auto hatte. Ja, die haben ja festgestellt, dass jetzt gerade unter Jugendlichen wieder das Rauchen von Marihuana sehr anstieg. Ja, vor allen Dingen haben sie festgestellt, dass es dasselbe für Zigaretten gilt. Ja, und jetzt werden vielleicht bald die Zigaretten verboten und nur noch auf Rezept in der Apotheke verkauft. Ach, na, das glaube ich aber nicht. Naja, mir ist das egal, ist nicht mein Problem. Muss der Amerikaner selber mit zurechtkommen. Ja. War? Ja, klar. Okay. Tschüss. Tschüss. Don't bogart me, Fraternity of Men. Don't bogart that joint. my friend, pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend, pass it over to me. Roll another one, just like the other one. You've been hanging on to it, and I sure would like a hit. Don't bogart that joint, my friend, pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend, pass it over to me. Armee und die Serben haben vereinbart, ihre schweren Waffen aus der Pufferzone in Ostslawonien zurückzuziehen. Die Vereinbarung kam unter UNO-Vermittlung zustande. Reaktion: Die internationale Bosnien-Kontaktgruppe unterstützt eine mögliche Militäraktion gegen die Serben als Vergeltung für den Granatenangriff auf den Markt von Sarajevo. Ergebnislos: Die vierte Tarifrunde für die 100.000 VW-Beschäftigten hat bis zum Abend keinen Durchbruch gebracht. Es gibt laut IG Metall noch keine Annäherung in der zentralen Frage der Beschäftigungssicherung. Demonstrationsverbot. Die Pariser Polizei hat nach Angaben von Greenpeace die für Freitag angekündigten Proteste gegen die französischen Atomversuche untersagt. Sturmwarnung. Wie der deutsche Wetterdienst mitteilte, werden heute orkanartige Böen über der südöstlichen und zentralen Ostsee einsetzen. Der Höhepunkt werde in der Nacht zum Freitag erwartet. Wetter. Nehmen wir das zuerst. Zurzeit um 9 Grad am Tag wolkig mit Aufheiterungen, vereinzelt Schauer, 15 bis 18 Grad. Sport. Fußball: In der Bundesliga spielten am Abend Rostock-Dortmund 3:2, Mönchengladbach-Leverkusen 0:0, Köln-Hamburg 3:2, Bremen-Karlsruhe 1:0 und St. Pauli-Kaiserslautern 1:2. Fritz präsentiert eine intergalaktische Fluchtbewegung quer durch das Universum der Fantasie. Hörspielkino im Planetarium. Das ist Crime, Fantasy, Science Fiction und Ein Augenblick Unendlichkeit. In Potsdam, Cottbus und Berlin. Hörspielkino im Planetarium vom 19. August bis 2. September. Alles weitere im ORB Videotext oder telefonisch unter 0331 für Potsdam 71 0020. Das kosmischste Ereignis, seit es Radio gibt. Hörspielkino unterm Sternenhimmel. Wenn Kosmos, dann Fritz. tell you about Texas Radio, the Big B. Comes out of the Virginia swamps, cool and slow, with plenty of precision. And a backbeat narrow and hard to master. Some call it heavenly in its brilliance. Others mean a roof of the Western dream. I love the friends I have gathered together at this thin raft. We have constructed pyramids in honor of our escaping. This is the land where the Pharaoh died. Singt er von Texas Radio. So geiles Radio habe ich da allerdings aber auch nicht gehört, muss ich mal sagen. Ansonsten ist er selber eine Ami-Ikone. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Kinder, ganz ruhig, sind nur noch knapp gute 20 Minuten, die wir hier irgendwie telefonieren können. Und eine Musik, die habe ich mir ja fast bis, also nicht fast, sondern genau bis zum Schluss aufgehoben, die muss ja unbedingt noch zu hören sein. Es ist eine amerikanische Ikone, die auch gleichfalls, Sie wissen, das ist ein V-Gin, eine Mischung aus Jim Morrison und Jimi Hendrix, eine amerikanische Ikone, die dann nachher noch erklingen wird. Jetzt telefonieren wir einfach noch ein bisschen weiter und ich bin fast geneigt, wieder mal einen Schnelldurchlauf zu machen. Tag, wer ist denn da? Hallo. Hier ist der Sir Henry, grüß dich. Tag Sir Henry, ach Mensch, aus dem fernen Sachsen, wunderbar. Ja, ja. Ja, also was ja hier auch allzu leicht als Ausland jetzt inzwischen empfunden wird. Ja, naja, Ausland, also USA brauche ich nicht unbedingt. Ich war bis gestern Snowboarden in den Alpen, war wunderbar, gestern minus 9 Grad, Pulverschnee, 30 Zentimeter Neuschnee, also ich brauche nicht in die USA fahren. Sir Henry, jetzt muss ich ja doch irgendwie eine, ich weiß nicht, ob ich das darf, aber so eine persönliche Frage stellen. Muss man nicht ein bisschen beknackt sein, mitten im Hochsommer zu Snowboard zu fahren? Ja, naja, aber wenn du irgendwo eine Sucht hast, musst du die Sucht auch befriedigen. Und deine Sucht ist Snowboard fahren? Beispiel, ja. Unabhängig von Jahreszeiten und ja. Örtlichkeiten? Ja, nur sicher. Ich meine, guck mal, im Sommer ist wenig los da oben, das ist billiger. Du kannst zwar nicht überall fahren, aber du hast zumindest auf den Pisten alles frei und kannst machen, was du willst. Ja, aber die Herausforderung, sagen wir mal, in Amerika Snowboard zu fahren, die hat sich dir noch nicht gestellt. Naja, da fehlt die finanzielle Mittel. Ach so. Aber ansonsten wäre es schon ein Traum, über endlose, schneebedeckte, pulverisierte, bei minus 9 Grad bedeckte amerikanische Hänge runterzugleiten. Könnte man schon machen, ja. Wäre ja? Gar nicht schlecht. Klang noch verlockend, mit dem Helikopter hochfliegen lassen und dann, sagen wir mal, 1,5 Stunden ununterbrochen runter zu snowboarden. Ja, wenn Fritz das sponsert. Ja, gerne. Wenn nicht, würde ich es gerne selber persönlich machen. Ja, wenn du das Geld hast. Ja. Du, du sagtest doch vorhin, was hältst du von Green Day? Green Day? Ja. Da habe ich, glaube ich, eine eher abfällige Bemerkung gemacht, wa? Ja, kann ich eine weitere noch hinzufügen. Green Day ist kein Punk, das ist Spaßpunk. Ja, ist durchaus auch eine abfällige Bemerkung. Ja, das ist eher... Ja, richtig. Ich finde, der alles ein bisschen gepusht und ein bisschen warme Luft. Ja, stimmt, finde ich genauso. Gut. Schon Pennywise besser. Ja, und wollte ich dich fragen, was die letzte Sendung zu bedeuten hatte. Das war auch eher mehr so der Ausklang. Jetzt taucht gerade MC Lücke auf, was ja auch ein Hardcore-Ami-Freak ist und ein echter Auskenner. Oder werde ich bleich und habe nachher Schiss vor der Übergabe, wenn es dann möglicherweise zu Gesprächen oder zu peinlichen Fragen seitens des Kollegen MC Lücke kommt. MC Lücke hat eine Zahnlücke? Nee, der hat keine Zahnlücke. Der heißt richtig MC Lücke, was ein ordentlicher, schöner Name ist. Und ist ein totaler Sympathling. Also insofern könnte ich nur, das klang jetzt wahrscheinlich wieder wie ein Schimpfwort. Scheiße, manchmal will ich Komplimente machen und das kommt nie rüber. Und oft mache ich auch Komplimente und die Leute begreifen es nicht, dass es ein Kompliment war. Ja, du musst dann einfach, sagen wir mal, noch ein bisschen länger hören. Danach kannst du dann den Kollegen Lücke hören. Ich will dich aber noch mal kurz was fragen. Und zwar hier in Sachsen, da kriegt man ja ziemlich wenig von eurem Promotion-Zeug damit, ja? Ah ja? Kriegt man irgendwie, wenn man... Fritz anschreibt irgendwie noch diese Sammelbilder, oder? Ja, klar kriegst du die. Kriegt man auch, wenn man da anschreibt. Oh, und die sind so toll. Ja. Ja. Ja. Ich hab das niemanden gesehen, das war eigentlich ziemlich buchtlich. Also ja. Extrem buchtlich. Ja, ist im Grunde echt die Antwort auf so Sarotti-Sammelbilder. Ich weiß ja nicht mehr, ob es die noch gibt oder wo, ja. Wo sind die, bei Duplo. War aber, das sind immer bloß beknackte Fußballer. Auch wieder eine Bemerkung, bei der ich mich, bei MC Lücke unbeliebt mache. Ich muss mich umdrehen, weil ich sehe den jetzt gerade und wenn ich den sehe, dann rede ich ihn erstens oder? Immer an und mache dann unziemliche Bemerkungen. So, sag mal, was ist denn eigentlich in dich gefahren mit deinem Frisurwechsel? Ich habe jetzt gerade mal wieder die Kurtner Remember Frisur angelegt, Haargummi, lilanen Haargummi reingemacht. Die ist völlig out. Ja, na und? Ja, na, ich bin ja ein Trendsetter. Ja, und? Und hab mich da in Amerika scheren und umspritzen lassen. Ich muss ja gegen Strom schwimmen. Es ist ja total sinnlos, alle Gags mitzumachen, die so die Modewelt gerade zurzeit. Ey, pass mal auf, die Frisur, die ich jetzt trage, hat jeder anständige West-Berlin-sozialisierte junge Mann vor 15 Jahren gehabt. Ja, also so sehr liege ich, glaube ich, nicht im Trend. Ja, ziemlich krass. Also ich werde es ja am Freitag sehen, hoffentlich. Okay. Okay, hau rein. Ne? Ja, danke für deinen Anruf. Tschüss. Ja, tschüss. So, wer bist denn du da? Na, unentschlossen. Tag, wer bist du? Entschlossen? Ja, jemand, der ist entschlossen. Ja, Moritz. Tag, Moritz. Hallo. Na? Ja. Oh, du klingst aber auch toll. Rufst du aus dem leeren Schwimmbad an? Ach so, das sagen immer alle, ja, das klingt wie eine Turnhalle, ja, das ist irgendwie... Echt? Oder hast du so eine größere Wohnung? Ich habe eine hohe Wohnung. Eine hohe Wohnung? Ja, mit wenig Möbeln, ne? Ach so, und das Telefon hängt eher so in der Mitte, sodass der Schall schön pendeln kann zwischen Decke und Erdboden. Du, ich kann mich auch unter ein Kopfkissen klemmen, wenn ich das berühre, aber ich finde das dann schön, ne? Meinetwegen, mach das unter Kopfkissen, dann wird das Gespräch auch ein bisschen intimer. Ach so, naja, dann weiß ich jetzt. Und ich würde mich hier auch kuscheln im Studio? Ach nee. Nee? Nee, ich stehe gerade mit einem Raum. Also. Ey, wobei so eine leichte homoerotische Komponente in so einem Gespräch ist durchaus nicht zu verachten. Findest du nicht? Ja, weiß ich nicht. Findest du Sex mit Männern völlig unvorstellbar? Ja. Völlig unvorstellbar? Völlig unvorstellbar. Echt? Also ich hab mir... Mann, bist du festgelegt. Ist ja, jetzt passiert halt, oder? Ey, gibt doch aber auch tolle, tolle Männer. Ja, das mag die man schon mal gerne anfassen möchte. Findest du, überkommt dich so ein Verlangen nie? Doch schon, aber das hat ja damit nichts zu tun, ne? Naja, du musstet dir ja nicht gestatten, du musstet ja nicht machen, aber so die Vorstellung, dass man es könnte und dass es vielleicht sogar nett wäre, die hast du nie gehabt? Wie, nee, eigentlich nicht, nee. Wie alt bist du? 26. 26, Alter, kann man ja nur hoffen, dass vielleicht doch noch irgendwas passiert in deinem Leben. Wenn man mit 26 schon so festgeknallt ist. Sprachlos, was? Ja. Das ist, hast du vielleicht so eine besonders rigide Erziehung genossen? Nee, kann ich nicht sagen. Nee? Nee, die war schon eher alles frei, alles wunderbar. Kinderladen? Dann bist du im Westen groß geworden? Grünau. Ja. Grünau? Nee, genau. Ja, ja, im Westen, ja. Ah, ja. Und richtig, ja, ja, so 68 alt. Richtig Kinderladen, richtig alternativ so, und Mutti und Vati haben ab und an mal gekifft. Wie bitte? Was war das? Mutti und Vati haben ab und an mal gekifft? Ja, das war aber ein Schock, als ich das gesehen habe. Weil das ist, da warst du schwer enttäuscht von deinen Eltern? Da war ich schwer enttäuscht von meinem Vater, weil das war eigentlich der strikteste Nichtraucher, den ich kannte. Und auf einmal stand der mit einer Tüte im Maul vor mir und das fand ich nicht ja. Und als er als Kekse zu sich genommen hat, hast du überhaupt gar nicht registriert wahrscheinlich? Nein, ich glaube Kekse war nicht so, nee, so weit fortgeschritten war er nicht. Nee. Ah so. Nee, das war nur, ich denke, das war eher ein konventioneller Kiffer. Ja, eher die Ausnahme. Hm. Aber trotzdem bist du in deiner sexuellen Ausrichtung hundertprozentig festgelegt. Ja. Naja, man muss ja auch heben. Ja. Ja. Wie war denn dein Name nochmal? Moritz. Moritz, richtig, Moritz. Ach, das ist ja auch echt ein klasse Kinderladenname. Hast du noch, lass mich raten. Den hast du dir selber ausgesucht? Ja, durfte ich machen, ja. Weil eigentlich hieß ich bis in die 6. Klasse Alexander. Aber ach so. Bis in die 6. Klasse? Ja. Und dann gab's nochmal eine Namensdiskussion? Ja, gab's die Namensdiskussion, dass meine Mutter das ja eigentlich von Anfang an nicht wollte. Alexander, Alexander. Nach wem benennen denn 68er Eltern ihre Kinder? Das war meine konventionelle Großmutter, die das durchgesetzt hatte. Ach so. Mhm. Ist ja kein 68er Name. Nee, darum ja auch nicht. Ey. Darum habe ich den dann ja auch abgelehnt, weil ich ja eigentlich überzeugter 68er war. Also, und du hältst aber Moritz für den 68er Name? Für meinen 68er Namen. Ja, weil quasi so ein renitenter Anti-Autor, weil sich auf so ein renitentes anti-autoritäres Kinderbuch bezieht und gewissermaßen die männliche Variante zu Pippi Langstrumpf ist. So hatte ich die nicht gesehen, aber es kommt hin. Ja, habe ich dir im Nachhinein noch eine schöne 68er Interpretation zu deinem Namen geliefert. Ja, wunderbar. Da könnte man Danke sagen. Ja, ich bin Danke. Begeistert, ja. Gut, wunderbar. Amerika? Ja, liebe ich. Warst du denn schon mal da? Des Öfteren. Ah ja, dann kennt ihr euch beide in Zürich. Wir können uns dazu, also das ist nicht so, dass ich das alles super toll finde. Ja. Also erstens muss ich sagen, alles was bis jetzt gesagt wurde, stimmt. Also so im groben Zügen, also vor allem dieser Konsum und so bin ich auch großer Fan von. Ja, könntest du das vielleicht nochmal dahingehend präzisieren, dass auch vieles von dem, was ich gesagt habe, stimmt? Ja, also Los Angeles stimmt auf jeden Fall. Ja, wa? Also ja. Da muss man doch aber jedem abraten. Gar nicht, also ich meine, okay, ich war schon lange nicht mehr da, aber ich damals, also ich fand es nur groß. Ja. Und dann also gut, wer nach Binz fahren will, der kann auch durchaus und sollte an Los Angeles nicht vorbeigehen. Aber wer nach Amerika fährt und nicht Binz erleben will, der sollte Amerika meiden, wie die Pest. Los Angeles meiden, ja, wie die aber Pest. Er sollte nach Chicago. Aber er sollte nach Chicago, was ich ja nur wieder nicht gemacht hat, ja genau die wunde Stelle, der einzige wirklich wichtige geografische Punkt in Amerika, in dem ich jetzt leider nicht so sattelfest bin aus eigenem Erleben heraus. Ansonsten okay. Überall gewesen. Und hast du denn so eine Schatzstelle in Amerika? Eine Schatzstelle? Ja, die wo so richtig, ach, da ist es eben Amerika, so wie es sein muss. Oh, ja, das gibt's ja gar nicht für mich so. Gibt's ja nicht für dich. So groß und so unterschiedlich. Also ich weiß ja nicht, also wenn du irgendwie in Chicago ins Flugzeug steigst und dann in, weiß ich, New Orleans rauskommst, dann bist du in zwei verschiedenen Ländern, ne? Das eine fährt irgendwie 140 und das andere 25. Ja. Nicht? Und die sind irgendwie ganz anders drauf. Ich weiß nicht, also kann man vielleicht mit in Europa mit Finnland und Spanien vergleichen oder so. Mhm. Nicht? Und insofern, also das Amerika oder so, naja, also ich finde, weiß ich nicht, also Chicago ist mein Ding. Chicago. Ja. Und hast du dir noch irgendwas vorgenommen, wo du denkst, ah, da musst du aber unbedingt nochmal hin? Da muss ich unbedingt nochmal hin. Na, also mal wieder, weiß ich nicht, mal wieder nach San Francisco oder so, aber nicht, also muss ich nochmal unbedingt hin. Ja. Also ich war nie in Carolina oder so und das soll sehr schön sein. Ah ja. Aber da hast du jetzt nicht das Gefühl, dass du da unbedingt hin müsstest. Ach, ich kann glaube ich auch sterben ohne. Gut. Musst du jetzt aber nicht sofort machen. da habe ich mich auch nicht drauf festgelegt, obwohl ich ja so ein festgelegter Typ bin. Ja, ich habe jetzt gerade nochmal durchgerechnet, wie ich hier mit der Zeit hinkomme. Wir müssen jetzt erstmal Schluss machen, weil ich ja noch eine wichtige Musik versprochen habe. Ja, dann spiel die mal. Man. Kennst du Dean Reed? Dean Reed? Dean Reed. Nee. Oh, das ist aber ein begnadet... Ich würde jetzt blind sagen Footballspieler, aber... Nein, ist ein begnadet gewesener junger amerikanischer Widerstandskämpfer, der sich des Gesanges und der Schauspielerei befleißigt hatte und sein künstlerisches und lebens- und politische Teil im Osten gesucht hat. Eher eine untypische Biografie. Jemand, der in Amerika mal, glaube ich, mit einer Single auf Platz 1 lag für eine Woche ungefähr und dann aber in die DDR ausgewandert ist. Ach so, ja, jetzt schimmert es irgendwie, aber mir war der Name nicht mehr so. Und dann aber aus Liebes- und künstlerischem Unglück heraus Selbstmord machte. Nein. Ja, doch. Und was soll das halt gewesen sein? Das war alle Dean Reed. Und den du gleich hören kannst. Mit einem großartigen Song, der da heißt We Are the Revolutionaries. Aha. Da kommt doch aber alle zusammen, oder? Und vorher tragen die Elben mit einem Hüftschwung, den er von Elvis the Pelvis hatte. Naja. Hören wir uns an, oder? Bin ich dabei. Okay. Vielen Dank für deinen Anruf. Kein Problem. Ey, und vielleicht fahr doch nochmal nach Carolina. Bevor du stirbst. Klar. Chicago bist du gewesen. Ja, New Orleans und San Francisco kennst du auch. Mhm. Ja, immer wieder dasselbe ist auch ein bisschen anstrengend. Ja, da hast du eigentlich recht, ne? Siehst du? Aber ich könnte auch mal nach, weiß ich nicht, vielleicht mal nach Europa fahren, ne? Das stimmt, oder unsere deutsche Heimat erkunden. Warst du schon mal im Schwarzwald? Niemals. Und ich meine, Halle soll ja wie L.A. sein, habe ich jetzt gerade gelernt. Nee, wie Nashville, Tennessee. Ach so, stimmt. Scheiße. Ja? Ey, auch Deutschland hat seine schönen Ecken. Naja. Na, Berlin reicht mir eigentlich dafür. Tschüss, Moritz. Ciao. So, ihr Amerika-Freaks. Auch eine Amiga-Ikone, die inzwischen tot ist, was dem der Ikonenhaftigkeit ja immer nur noch eine zusätzliche Drehung verpasst. Wer ihn bisher nicht kannte, hatte jetzt die Gelegenheit, ihn kennenzulernen. Dean Reed, leider war er nicht mit dem Song, glaube ich, auf Platz 1 der Hitparade. Die Sendung ist jetzt im Grunde fast zu Ende, aber so ein paar Minuten haben wir noch Zeit. Und insofern denke ich, wäre vielleicht ein dankbarer Ausstieg. Wer jetzt in der Leitung ist, liebe junge Menschen, hört mal genau zu. Es wäre schön, wenn ihr jetzt vielleicht noch einen kurzen Reim auf Amerika hättet. Mir ist neulich, bin ja auch jemand, der dem Glauben anhängt, dass zum Beispiel auf das Wort Mensch, dass es da keinen vernünftigen Reim gibt. Bei Fanny van Dunn habe ich neulich auf Mensch sich reimen hören Rentsch. Mensch und Rentsch, das reimt sich wunderbar. Gibt's sowas auch für Amerika? Tag, wer bist denn du? Hallo Kuttner, ich bin's, Carlos. Ja. Carlos, kannst du einen schnellen Reim auf Amerika entwerfen? Amerika, ich war schon da. Warst du schon da? Ja. Oh, dann stimmt der so, ja. Vielen Dank. Wer bist du? Hallo. Hello. Hello. Yes, hello. You have a show on American? Hi. Hi, jetzt, how are you? Ja, fine. Fine. We're visiting our friends here in Berlin. They told us what you were talking about, so I thought we'd call. Ja, fine. But I think the time is out. Fine, huh? I think it's rather good because my English isn't so good that it would be possible to talk about radio. Well, your English is a lot better than my German. I don't actually. Yeah. Perhaps we could talk in German. That would draw a better picture of me. I don't speak German. You don't speak German. That means that I have to speak English. Oh. I'm sorry. What shall we do now? I don't know. Perhaps, because the time is out, I have only one question. Do you have a very, sagen wir mal, one sentence about America? One essential sentence about America. Self-centered. Self-centered. I don't understand. Here, I have my friend here. He can explain it. Yeah. Fine. Hi, Kuttner. Hi, wer bist denn du? Dimi. Mein ja. Kinder, da macht er hier aber zum Schluss der Sendung nochmal eine tolle Herausforderung, dass ich nicht gleich fühle wie im Russischunterricht, nur dass es Englisch ist. Russisch kannst du bestimmt besser als Englisch, was? Nee, ach ja, nicht, überhaupt nicht. Dieser Russischunterricht hat alle Liebe zu den Sprachen in mir ersterben lassen. Ja, und hat das Grundmuster von Prüfungssituationen in mir entwickelt. Englisch ist viel einfacher, tröste dich. Ja, vor allen Dingen ist es besser, wenn keiner zuhört. Ja? Ja. Naja, nee, wenn einer zuhört. Aber im Radio hören sie alle zu und machen sich bloß lustig darüber, dass der Typ wie ein philippinischer Seemann so ein Pidgin-Englisch spricht. Super, kann ich mir nicht vorstellen. Nee? Nee. Gut, aber was hat denn dein Kollege da eben gesagt? Er hat gesagt, you can explain it. Egoistisch irgendwie sowas, self-centered. Ach so. Immer im Mittelpunkt. Das war der Satz zu Amerika. Ja. Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Wenn man da die Zeitung aufschlägt, gibt es als Welt nur Amerika? Oder Orte, wo amerikanische Jungs stehen, zum Beispiel Jugoslawien. Stimmt. Aber dann hört's schon auf. Das stimmt. Oder möglicherweise Bedrohungen, sagen wir mal China, weil es so groß ist und weil es so viele sind. Die zählen noch, aber den Rest gibt's eigentlich nicht. Außer wenn sie in Berlin prima Bankraub machen, dann kann man das auch in amerikanischen Zeitungen lesen, weil das so dem Grundmuster schwarzer amerikanischer Kriminalfilme sehr entspricht. Nee, das Reichstag-Rapping gab's in Amerika auch. Stimmt. Super, aber ne? Die Zeitung habe ich gerade nicht gelesen. Hättest du mal Fernsehen müssen. Mann, ich bin doch nicht in Amerika gefahren, um Fernsehen zu kicken. Wobei doch, das war schön. In den Motels habe ich auch immer ja eine Fernseher gekickt. Die ganze Amerika guckt fern. Ja, aber da gibt's ja nur Werbung oder sagen wir mal Talkshows, wo die Gäste verpflichtet sind, aufeinander einzuschlagen. Ja, Entschuldigung. Du kannst gucken. Football? Das verstehe ich überhaupt. Ich verstehe weder Football. Alles? Höchst rätselhaft ist Baseball. Baseball, genau. Ist total unverständlich, Basketball? Oder? Alles, was Sport ist. Basketball versteht man noch. Aber verstehst du Baseball? Baseball, nee. Also ich interessiere mich auch weder für Football noch für Baseball noch für irgendwas. Na gut, ich interessiere mich auch nicht für Fußball, aber verstehen tue ich's noch. Ja, aber Baseball ist doch, glaube ich, von vornherein unverständlich. Ja. Ist doch das, was, sagen wir mal, unter den Sprachen oder unter den Schriften Hieroglyphen sind. Ja. Ja? Ja, oder Kyrillisch, sagen wir mal, für jemanden, der aus dem Westen kommt. Würde ich dir zustimmen. Ja. Bitte. Ihr macht da Ami-Party gerade, oder was? Ja, sind heute erst angekommen. Ach, sind heute erst angekommen? Ja, richtig. Und jetzt sind sie hier und dann wird über Amerika geredet. Im Radio. Was? Und dann wird im Radio über Amerika geredet. Ja, das war echt absoluter Zufall. Ja, aber du, ich nehme mal an, du warst da in Ferien, ne? Ja, deswegen. Dachte ich mir, bin ich so erfahrungsgesättigt, dass es doch ein leichtes für mich sein wird, eine Sendung über Amerika zu machen. Ja, und? Wo warst du denn? Überall. Überall? Warst ja. du in Arizona? Arizona war ich auch, natürlich. Ja, da kommen die her, aus Phoenix. Ja, wunderbar, da ist ja immer so heiß. Nach Phoenix wollte ich eigentlich unbedingt, weil da immer mal allerheißesten war, als ich da war. Ja, aber warst du nicht, ne? Nee, war ich nicht. Das war so eine Enttäuschung. Wir waren dann so in El Paso. Das fand ich aber auch prima, so bei 45 Grad. Ja. Cola saufen, klasse. Ja, da ist 1000 Eisbröckeln drin wahrscheinlich. Ja. Mehr Eisbröckeln als Cola. Ja, am Anfang dachte ich auch, die wollen mich nur bescheißen, aber zum Schluss hin habe ich es verstanden, dass man da ganz viel Eis drin haben muss. Oder? Die sind echt gut, ja. Ja, na ja. Während hier trinkt man die Cola ja immer unverdünnt. Ja. Und kann dann nur klagen, dass sie so scheiß süß ist. Die lachen sich hier tot über den Witz, ja? Wieso? Nee, echt, ich bin da angekommen als so eher knauserig und dann lassen Sie mal schön, wenn ich die Cola hier schon bezahle, dann lassen Sie mal aber schön das Eis raus. Das ist ja quasi nur verkleidetes Wasser, ja? Und dann merkst du aber, das ist Schwachsinn. Das Eis gehört tatsächlich darin. Also gerade wenn es, sagen wir mal, Arizona, Texas, New Mexico. Ja, das ist auch tierisch heiß da, ne? Ja. Aber ich habe echt Cola lieben gelernt in Amerika. Wo warst du jetzt nur überall letztendlich? Na, so Philadelphia angekommen, Südkurve so rumgeschleudert, dann San Francisco, L.A. und dann mit einem Zug zurückgefahren. Aha. Was schweineteuer war, aber total prima. Ganz alleine durch die Wildnis, ja? Nee, mit Freunden und meinem Bruder und so im Auto. Ja, also hast du die amerikanische Höflichkeit nicht alleine genossen? Habe ich nicht alleine genossen. Wie du es vorhin gerade jemandem empfohlen hast, ja? Ja. Und habe großartig Beispiel von Pioniergeist und Hilfsbereitschaft erlebt, als es mir nämlich gelungen ist, das Auto in den Graben zu fahren. Und dann sind ja diese Ami-Autos sind ja so verflucht schwer, dass ein anderes Auto nicht in der Lage ist, das rauszuholen. Da kam dann gleich so ein von Entdeckergeist beseelter junger Mann, der aus Chicago stammte und nach Mexiko in die Wüste wollte, an. Und hat unser Auto rausgezogen. Der hatte gleich so eine kleine Motorwinde dabei und Stahldrähte und ganz viel Zeug und ein Schild und so ein Helm und so was. Und klärte uns erstmal auf, Safety first, und dass das alles kein Problem ist, weil wir sind ja hier nicht unter Beschuss. Ich meine, der war irgendwie 20. Der war, glaube ich, noch nie unter Beschuss gewesen. Aber das war irgendwie so eine Grunderfahrung, dass es keine Mühe macht, ein Auto aus dem Graben zu ziehen, wenn nicht irgendwo der Vietcong um die Ecke steht. Und da wir da irgendwo, wo war das? Das war so New Mexico, da kein Vietcong weit und breit war, fühlte er sich relativ sicher und dachte, das Auto kriegen wir raus. Ja, super. Ja, also aber sowohl Pioniergeist und Hilfsbereitschaft. Sehr selten. Das. Und da habe ich zum ersten Mal den Amerikaner in seiner tiefsten Seele begreifen können. Und der war mir sympathisch, der junge Mann. Na, super. Zumal er aus Chicago kam, behauptete, dass da oben der See sowieso das größte Süßwasserreservat war. Da hat er von der Sowjetunion noch nichts gehört, das stimmt insofern nicht. Dann wollte er aber nach Mexiko in die Wüste und hatte von daher glücklicherweise alles dabei, weil er wusste, in Mexiko in der Wüste gibt's kein ADAC. Glück für euch, meinst du? Wie? Glück für euch. Ja, Glück für uns. Ja, und Glück für ihn, weil er konnte alle seine Gerätschaften, die er da hinten auf so einem kleinen Laster hatte, alle ausprobieren und freute sich immer, wenn irgend so ein Haken sich auseinanderbog. Weil er sagte, that's shit. Aber er war froh, er hatte jetzt erfahren in einer für ihn gefahrlosen Situation. Shit ist ein beliebtes Wort, ja. Ja, shit. Ach, da freut sich der Amerikaner, wa? Ja, wenn mit deutschem Dialekt hier mal Shit im Radio gesagt wird. Gut. Willst du noch mal ein Abschiedswort sagen? Ja, ich will dich ja nicht aufhalten. Ich glaube, du hast jetzt schon überzogen. Ja, ich habe schon voll überzogen. MC steht da. Der amüsiert sich natürlich und freut sich hier über Radio Amerika Dilettanti. Aber meinetwegen... Hallo. Ja? Kutti. Ja? Cut ab. Ja, habe ich verstanden. Okay, pass auf. Gratulieren nochmal, er hat Geburtstag. Hey. Ich verabschiede dich nochmal ganz herzlich. Also ich gebe mal weiter an die Amis, ja? Ja. Tschüss, viel Spaß. Tschüss. Hi, you have birthday today? Pardon me? You have birthday today? Yeah, well, yes. Yes, it is. Yesterday? Today, well. Today? Well, it was at midnight, it was yesterday. Yeah. I'm thinking about trying to sing happy birthday, but I think it's okay when I only say happy birthday to you. No, don't sing it. Yeah? Sing it. Thank you very much. And have a fine stay here in Berlin. Well, thank you very much. We do love Berlin. It's a beautiful town. Yeah, and it's very a good advice to you. It's very easy to have a beer in Berlin. You don't need your driver's license or your passport or so things. You only go and say, "What about a beer?" And then you get a beer. But it's a German beer, rather strong. I don't drive here. Be careful. I'll be able to find my way around. Yeah. Okay. Fine. Have a nice days here in Berlin. Bye. Und tschüss, sagen wir mal. Okay. Bye. Bye. Tschüss. Das war der Sprechfunk von heute. Ich mache bloß übergangshalber, damit MC hier seine Musiken aus- und einpacken kann, noch die Musik, verabschiede mich und wünsche euch noch... Aber du hast doch schon befürchtet, jetzt dass jetzt die üble Frage kommt. Dann. Also es ist jetzt überhaupt keine gemeine Frage, aber die kann trotzdem ein ziemlicher Killer sein. Wie hat's dir denn gefallen? Weil du bist ja, sagen wir mal, es war ja eher klassenfeindlich verankert, ne, die Vereinigten Staaten. Jetzt warst du zum ersten Mal drüben. Ich denke, von Vorurteilen warst du nicht frei. Haben die sich bestätigt? Sind die lehrt worden? Wie hat's dir gefallen? Nö, das waren keine so klassenfeindlichen Vorurteile. Nee, was wirklich so die Grunderfahrung war, ist, dass man ja das Gefühl hat, man kennt eigentlich alle, hat ja alle Bilder im Kopf, weil man irgendwie mit diesen Musiken, mit diesen Filmen, Büchern wirklich groß geworden ist. Und dann kommt man hin und sieht, dass in diesen Büchern, Filmen, Musiken und so man eigentlich nur relativ wenig von dem so ist oder dass ich von dem relativ wenig in Amerika selbst findet. San Francisco, Haight Ashbury, warst du da? Ja, da war ich schon da. Nichts ja. los, ne? Nichts, aber andererseits, gerade als Jerry Garcia gestorben ist, da war ich dann schon wieder weg. Oh, da hätte man da hingehen müssen und da hätten sich, nee, da war ich leider nicht da, da haben sich alle versammelt. Und das gab's ja Eis umsonst. Jerry Garcia. Das fand ich sehr sympathisch. Nee, L.E. war aber eher ein Flop, muss sonst man sagen. Sonst, wie war die Stimmung da? Hast du ein bisschen, war ja wahrscheinlich landesweit, oder? Jerry Garcia, die Trauer, oder? Sänger der Great Ja, Redemption, wenn du da so ein, wenn du da so ein bisschen rumreißt, dann kriegst du das natürlich nicht so authentisch mit, als wenn du jetzt wirklich in so einer Szene irgendwie verankert bist. Aber es wurde schon überall irgendwie sehr deutlich zur Kenntnis genommen. Und ich war auch gleich ganz traurig, trotzdem ich gar nicht so sehr ein großer Grateful Dead Fan bin. Aber es war schon klar, dass damit wahrscheinlich auch wirklich eine Epoche zu Ende gegangen ist. Wie bist du sonst so rumgekommen mit deinem Englisch? Ja, das ging prima, das ist ja kein Problem. Also ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, der Amerikaner selbst spricht ja auch sehr besser, unvollständiges Englisch. Und insofern geht man schnell als Einheimischer weg, wenn man Hello und Goodbye sagen kann, wa? Nee, aber jetzt mal im Ernst, weil... wie es mir gefallen hat, nee, also es war erstmal eine große Desillusionierung, die kam aber daher, dass die Erwartungen wahrscheinlich so hoch hingen. Ansonsten war es schon wirklich prima und wirklich, also die Orte, die ich wirklich geliebt habe, das war diese dazwischen, das war echt so die Tankstelle bei 40 Grad, wenn du dann irgendwie eine Cola in der Hand hast und irgendwie so endlos die Straße runterkickst, das ist wirklich so klasse. Ansonsten so die einzelnen, irgendwie so New York oder San Francisco, das ist alles was anderes, das ist ja nicht so sehr Amerika, sondern das ist irgendwie immer so eine Welt für sich, die anders ist, aber die auch vergleichbar ist, die schon was hat, irgendwie Berlin oder Paris oder so, ist so eh ein Level, anders, schneller, größer, dreckiger oder weiß ich irgendwann. Und so das dazwischen ist das eigentliche Amerika. Also eigentlich die Käfer. Man darf bloß nicht hinfahren und denken, da erwartet einen der ganz Große. Weil das ist ein Kaff. Also warst du in Nashville? Ja, klar. Ja? Ey, mich hat sofort total das Loser-Feeling beschlichen. Ich dachte, ja, das soll es sein. So, ja, so muss es ja sein. Das ist ja, glückliche Menschen haben keine Geschichten. Von daher, ja. Nashville Country, das ist eigentlich dein Ding. Also ja, ich hätte wahrscheinlich eine Platte aufnehmen sollen. Die wäre ganz traurig. Geht ja auch. Nashville kann man locker eine Platte. Die wären es traurig geworden. Auf alle Fälle kann man toll drüber erzählen, ne? Ja, das macht schon Spaß. Und war nicht dein letztes Mal? Nee, denke nicht. Jetzt habe ich, glaube ich, habe eher so einen Überblick gewonnen. Jetzt habe ich gewissermaßen Amerika im Sack und jetzt kann man mal irgendwann genauer hinkicken. Alles klar. Okay, schöne Sendung wünsche ich dir. Ich spiele bis hier noch mein Outro und dann kannst du irgendwie rennen, wa? Tschüss. Outro, Intro. Nächste Woche geht's weiter. Tschö. Hallo, das ist MC und sprach von Liebe, die Mutter war. Der Weg gehüllt in Schnee.